Okay, dann versuchen wir nochmal unser Glück. Die geheime Folge. Hallo, herzlich willkommen auf dem Raucherbalkon. Juhu. Teil 2. Es ist leider technisch etwas ganz Komisches passiert. Es heißt Stromausfall. Das ist komisch. Stromausfall und die sensationell beste Aufnahme, die wir je gemacht haben auf dem Balkon, ist leider verloren gegangen. Aber dafür haben wir als Backup den Martin da aus dem Metacast. Hi. Guten Abend. Ich bin aber mobil. Mobil. Das macht heute Abend nichts mehr, weil. Seid ihr denn auch mobil? Nein. Nicht ja. Meinst du alleine auf Klo gehen und selber essen? Oder was meinst du mit mobil? Ja, klar. Ja, nee, das klappt alles noch soweit. Warum der Stuhl bist du, hat Rollen. Da klappt warum, das. Warum bist du mobil? Haben sie dich der raus, Stuhl haben hat dich... Rollen. Ja, ich muss mich ja irgendwann noch mal bewegen, Mensch. Ich hab gedacht, wir haben jetzt die Director's Cuts hinter uns in 2016 gehabt. Oh, ist gerade angekommen bei mir. Stuhl hat Rollen. Ja, ist jetzt gerade angekommen. Oh, Hilfe. Heute sinkt für sie das Niveau. Scheiße. Yes! Noch eine Strophe, bitte. Ja, und den Mr. Turkleton vom Nerdcast. Mr. Turkleton Nerdcast, genau. Ein Narzisst, der seinen eigenen Namen in seinen Podcast trägt. So schönen guten Abend. Ach, sowas gibt's. Komisch, dass Iron Man und Tony Stark mein Logo ist, ne? Es ist. Oh. Es ich geh kaputt. Der war unheimlich gut, ja. Ja, sagenhaft. Stell mal vor, du nimmst deinen eigenen Namen für einen Podcast unglaublich. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hey. Martin, wenn du sagst, du bist mobil unterwegs, läufst du jetzt gerade oder was? Oder? Nee. Du, ich sitze sogar direkt vor meinem, wie soll ich sagen, Produktionsgerät. Ja, aber? Das ich sonst habe, aber ich hatte keine Lust, das anzumachen. Ich muss gleich ein Kind aufs Bett bringen und ich habe euch irgendwie vermisst und deswegen habe ich gedacht, ich muss hier jetzt einmal kurz rein. Das ist schön, das ist aber schön. Klaus, ich kann dir aber sagen, wer läuft. Mein Handy sagte gerade über die Runtastic App, dass der Herr. Läuft dass, jemand? Ja, der Bobson Bob. Bobson Bob ist jetzt live, feuere ihn an. Der rennt jetzt wahrscheinlich im Dunkeln durch die Wallerei. Stimmt, hab ich auch. Warte mal, da muss ich mal auf die Applaus-Taste drücken, dann einmal schnell. Ach so, kann man. Ja, ja, das Ganze, wenn du da angemeldet bist, kannst du ja dann. Es ist schade, dass die Aufnahme jetzt auch im Eimer ist. Dann hätten wir auch gerade nochmal die Lobgesänge auf die Firma Neckermann hören können. Das war ja grandios, ne? Neckermann ist ja. Das war dann. Ja. Es ist insofern sehr, sehr schade, weil wir den Serienrepublik-Podcast da hatten. Die Jungs sind super, die haben Spaß gemacht, aber tja. Und vor allem die Geburtsstunde von Naturette ist jetzt gar nicht drauf, oder? Das haben wir drauf, glaube ich. So ist das halt. Ich wollte jetzt was Trauriges spielen eigentlich, aber es liegt einfach nicht in meinem Naturell. Spiel, ne? Doch, da kannst du nicht dieses Donkey Kong Ding spielen? Ding, ding, ding, ding. Oh nee, das ist ein bisschen schief. Oh, viel trauriger geht nicht. Ja. Lass doch deinen Bruder singen, der kann doch singen, denke ich. Der kann singen, ja, definitiv. Ja. Ist traurig. Ja, so schön, genau. Ganz trauriges Lied singe ich. Ich hab den Stromausfall Blues. Oh Gott. Oh, das Lustige war, ich war kurz auf Klo, hat er mein Mikro weggemacht und so. Just in dem Moment, wie die Scheiße am Rollen war, wie ich gespült hatte. Ja. Erzähl mal weiter. Ist ja aus Versehen das Kabel ins Klo gefallen. Wir gucken mal, wo das hinführt. Fing es an zu flackern hier in der Bude. Ich sag, was geht denn jetzt, Alter? Und dann komme ich vorm Rechner und sehe nur noch so, fumm. Wie der Gerät aus ist. Ich, ach ja. Du Scheiße. Und dachte, da ist die Frau jetzt vom Fahrrad gefallen. Das ist dann habe ich, Nee, meine Frau, die ist richtig krank. Die ist, also oh. die hat, also meine Frau ist auch absolut Netflix und Amazon, und wenn die den ganzen Tag schläft, dann ist die richtig krank. Oha. Die ist richtig platt, ja. Öha. Da habe ich nichts gesagt. Die ist todtraurig, dass jetzt Homeland vorbei ist, und ja, jetzt musst du sich was Neues suchen. Ja, gut, was macht man jetzt mit so einer Folge? Martin, schon mal Stromausfall gehabt beim Metacast mitten in der Aufnahme? Nee, bis auf den Sachsen ist alles okay gegangen bisher. Ach ja, stimmt, eure letzte Folge war ja recht knackig, habe ich gehört. Ja, ich habe es gestern in der Sendung noch gefixt, also das ging alles. Ja, irgendwas mit Drifting, irgendwas habe ich gehört, aber nicht verstanden wirklich. Aber irgendwas mit Uhrzeiten. Warum das dann knackt, wenn die Uhrzeit... Ich Kuckucksuhr, das wäre ein anderes Geräusch gewesen. Das, eindeutig. Hätte ich zuordnen können. Ja. Klaus, sprich mal das aus, was da oben auf dem Flur steht. Puna Rinta. Ist das mich auslachen, dass ich Potopagidia nicht lehre. Ja, Potopagidia, genau. mein lieber Mr. Turkleton, das üben wir bei dem einen oder anderen Augustiner. Das müssen wir machen, Wie man das ausspricht. Puertopagidia. Genau, Puertopagida. Oh Mann, ey. Oh Gott, der Johannes ist viel größer als wie ich. Da muss ich mir aufpassen. Oh Gott. Herrlich. Gut, aber die... Wollen wir das jetzt mal üben? Puerto Partida, sag mal. Puerto Partida. Puerto Partida. Puerto? Mit T? Wie T? Puerto, ich bin Franke, das ist schwierig. Du schaffst das. Mit T und mit D. Glaub an dich. Puerto und dann jetzt Partida. Puerto Partida? Partida. Wo die im Dschungelcamp, wo die das buchstabieren muss, wir lassen das lieber. Ja, aber wo holst du immer dieses G her? Da ist kein G drinne. Ja, okay, pass auf. Wenn er aus Franken kommt, dann heißt das, bei euch heißt das dann mehr Puerto Partida. Wahrscheinlich, ja. Ja, dann ne, mit weichem B. Richtig. Ich war mal in Bambech in der Kneipe, die hieß Polarbär. Da sollte ich hin. Ne, kommst du, also zum Musik machen kommst du in den Polarbär. Bulla, bulla, hier ist die Banane, komm aus Busch. Ja, reden die in Franken, ja. Dann habe ich das versucht, dem Taxifahrer klar zu machen. Der hat mich nicht verstanden und irgendwann sagt er, ach, du meinst den Bullerbär. Okay. Es hört sich an wie Bullabü. Bullerbär. Also Bullerbär. Also das habe ich gelernt, auf jeden Fall. In Bambech. Bambech. Ja. Auch eine schöne Stadt. Möchte man also, nichts verkehrt sagen. Ja. Unten, ich habe da mal einen Link reingeschmissen. Hast du dir ungefähr so Night of the Pots das Banner vorgestellt? Muss ich draufklicken. Warte. Wir klicken kurz. Ich gucke mir das auch an. Okay, das ist nett. Also, darf ich verlinken, oder? Aber natürlich. Okay, dann mache ich mal gleich mal Bild speichern unter. Und für die Leute, die jetzt gerade dann zuhören, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Toiletten, wo schön Night of the Pots auf den Deckeln steht, die hochgeklappt sind. Und es gibt die Männertoilette sein, ja was? Und kein Stuhl auf Rädern. Es gibt keinen Stuhl auf Rädern. Da müssen noch Rollen an die Seite ran. Ja, danke, Arne, sehr schön. Du hast ja auch auf Twitter ein sehr schönes Bier. Ein sehr schönes Bier gepostet, ja. Gott, oh Gott, oh Gott, ein sehr schönes Bier gepostet, nein, ein Bild gepostet. Das gefällt mir auch gut. Ne? KB tanzt durch die Küche. Hashtag Photoshop kann ich. Auch Photoshop Philipp. Auch das werde ich mal, glaube ich, mal speichern vorsichtshalber. Und wo ist denn dieses Bild? Hast du das mal, wo der KB Musik durch die Küche marschiert? Ich kann den Link zu der Twitter Nachricht hier mal unten reinspeichern. Das ist einfacher, ja. Ja. Schawupp, schawupp, boing. Ui. Ui. So, der Martin muss leider uns wieder verlassen. Ja, das ist okay, dann ist das so. ganz kurz nur mal dazwischen gegrätscht, ne? Ja, ja. Ah, sehr schön. Ja, gut gegrätscht. Papa sein halt, ne? Man, ja, kennt man ja kommt ihn. Nicht raus aus der Nummer. Ja. Nee, so, ist auch okay so. So viel Spaß für wenig ja. Geld. Kann dir sagen. Für wenig Geld? Ja. Also, ich wünsche euch einen schicken Abend. Hat noch eine Menge Freude, ne? Jo, Grüße nach Hamburg. Servus. Ciao. Ciao. So. Die Reihen lichten sich. Und es ist wohl noch mehr zu sinken. Wie fandet ihr denn das Dschungelcamp? Oh, da bin ich raus. Da kann ich nichts zu sagen. Habe ich nicht gesehen. Ja, also, was soll man sagen? Wie hat man ein Dschungelcamp gefunden? Also, es ist ja immer eine Sendung, wo verzweifelte ehemalige Promis versuchen, nochmal in den Vordergrund zu rücken, damit sie nach dem Dschungelcamp wieder Aufträge bekommen. Es war okay, es ist Unterhaltung gewesen, ganz klar, es ist einfach Unterhaltung. Das, worauf wir Deutschen ja stehen, wir sind ja alle sehr genau und legen sehr viel Wert auf irgendwas, ist genauso auch umzusetzen beim Dschungelcamp so, wir stehen auf Lästereien und finden es total geil, wenn sich da irgendwelche Leute anfrotzeln. Ja, und das war halt eine Unterhaltung, das war beim Dschungelcamp oder so. Wobei ich sagen muss, also die Hälfte der Leute, die da reingegangen ist, die kannte ich vorher gar nicht. Und von daher weiß ich nicht, ob die auch hinterher noch einen Auftrag von irgendwen kriegen, weil ich nicht weiß, ob die Fernsehsender oder Musikproduzenten die Leute auch kennen oder ob man die jetzt einfach nimmt, weil sie im Dschungelcamp waren. Mir kommt auch vor, dass die Stars, also die Stars jetzt mal in Anführungszeichen, halt auch immer uninteressanter werden. Also ich habe, also wer mich sehr enttäuscht hat, war Ike Hässler. Da ich wenigstens erwartet, dass der ein bisschen was aus den 90ern erzählt. Der war nur da gestanden und hat geraucht. Ich wollte gerade fragen, spielt Ike Hässler jetzt wieder in der Nationalmannschaft? Nee. Ja, das ist aber so ein Mensch, ich weiß nicht, was macht der? Hat der sein ganzes Geld verballert? Ich denke, jeder Fußballspieler, der in der ersten Bundesliga spielt, der hat zumindest irgendeine Million auf dem Tacho. Hat der das alles verballert, dass der dann ins Dschungelcamp gehen muss? Ich meine, wenn da so eine Gina... Die haben doch da früher nichts verdient, oder? Also in den 90ern, im Gegensatz zu heute... Ja, aber wenn ich dann da hier diesen umoperierten Ken sehe, wie heißt er? Ich kenne den noch nicht mal. Du meinst, wie hieß er denn, der Florian Wess? Ja, ich kannte den gar nicht. Und wo? Meine Freundin kennt den, der ist super. Also das ist immer ganz schön, das ist die einzigen zwei Wochen im Jahr, wo ich mit meiner Frau Fernsehen gucke. Sonst ist der Fernseher irgendwie so ein Medium, was ich irgendwie nicht mehr konsumiere. Die einzigen zwei Wochen, wo wir zusammen wirklich Fernsehen schauen. Und sie kennt die Hälfte, also die kannte für Ike Hässler nicht. Ja gut, den kannte man und diesen Comedian, den kannte man halt hier von... Der war halt eine totale Enttäuschung, der war ja bei den 30.3 und das war ja auch Mr. Telekom. Ja. Das fand ich eigentlich immer ganz lustig, aber das war ein totaler Psychopath in dem Camp. Also, wo gehen die jetzt hin? Was habe ich gesehen? Gina Lisa und dieser umoperierte Ken und dann diese andere Tussi, wo gehen die jetzt hin? Irgendwas habe ich gelesen heute. Ach, ich weiß es nicht, also... Nee, es war halt Unterhaltung. Ich weiß nicht, Gerard, hast du das geguckt? Ich habe, glaube ich, 2, 3 Folgen davon habe ich gesehen, ja. Aber ich finde es auch uninteressant. Ich fände es interessanter, wenn die da wirklich mal Stars reinstecken, die auch nicht diese Publicity nötig haben oder das Geld nicht nötig haben. Dann wirklich mal richtige Stars, ne, wie die sich verhalten. Aber diese Dritt-, Viert-, Fünft-Stars, von denen man eigentlich gar nichts mehr hört, zum größten Teil, nee, da weiß ich nicht. Ich finde es uninteressant. Ich fände es halt mal spannend mit Leuten, die halt wirklich das Geld nötig hätten. Deshalb mal spannend. Das ist das Gleiche, wo ich zum Beispiel Schlag den Raab auch immer gesehen habe. Ich hätte nicht irgendwie einen Doktor da reingetan oder einen Medizinstudenten, sondern ich hätte da mal jemanden reingetan, der irgendwie seit 10 Jahren arbeitslos ist und einfach keinen Job findet. Das wäre mal spannend gewesen, den gegen Raab zu sehen, weil der hätte für sein Geld wahrscheinlich wirklich gekämpft. Jetzt habe ich es gefunden. Gina Lisa, Playboy Nicole und Botox Boy Florian. Botox Boy. Steht hier. Ziehen in die Semperoper ein. Das heißt, sie nehmen an diesem Opernball in der Semperoper teil. Okay. Da war Dolly Buster auch schon. Wenn du den Lugner kennst, kommt da jeder rein, glaube ich. Nein, Semperoper in Dresden, nicht in Ach so. Nicht Wiener Opernball. Ah, Semper. Oh. Aber das war doch jetzt auch gerade wieder Diskussion. Wer geht jetzt zum Wiener Opernball dieses Jahr? Das war doch auch jetzt die Tage. Irgendwie war doch was, ne? Hat da einer was gehört? Klaus, du? Na, bin ich raus. Also bin ich komplett raus. Also sowohl Dschungelcamp wie auch diese ganze Klatschpresse kann ich nicht mit dienen. Ich könnte jetzt schnell was ergoogeln, weil du weißt ja, wie wir das, deine Lebenserfahrung ergoogle ich mir in 10 Minuten. Ja. ich hab's gefunden, dies Jahr beim Wiener Opernball ist Goldie Horn. Ist das nicht die, ist das nicht die, die hier? Gildo Horn. Gildo Horn, genau. Das ist aber ein Gildo. Gildohorn kenne ich. Ist das die nicht aus hier, die hier diese Stöhnsex-Szene gemacht hat bei Harry und Sally? Was? Goldie Horn? Gildohorn. Goldie Horn spielt bei, da gibt es irgend so einen Film, wo sie vom Boot fällt und vergessen hat, wer sie ist und dann in so einer Chaosfamilie als Mutter aushilft. Und hat sie nicht auch bei Harry und Sally mitgespielt, da in dem Restaurant, wo sie dann gespielt? Nein, das ist jemand anders gewesen. Was? Wer stöhnt denn da? Ja, wer stöhnt denn da? Das weiß ich doch nicht. Dildohorn. Weißt du, wir haben hier Leute auf diesem Teamspeak, die mal ein, wie heißt es, Kopfkino und Ohrengewitter-Podcast gemacht haben. Jetzt hätte ich mehr erwartet eigentlich. Mac Ryan heißt die Tante. Mac Ryan. Spielt Sally Albright. Hast du aber auch schnell gegoogelt, ne? Ja, was hilft ja nichts. Man oder kann ja nicht alles wissen. Oder hast du eine Alexa? Hast du Alexa gesagt? Nee, ich bin jetzt, weißt du, ich habe ja so eine kleine Zeit, ich bin jetzt rasch hochgelaufen, habe den Brockhaus rausgeholt aus dem Regal, ne? Den Band G bis H und habe das schnell nachgeschlagen und dann bin ich zurückgereist in der Zeit, um das jetzt ganz schnell zu sagen. Ne? Die Frage habe ich. Das kann ich nämlich mit meiner Orange Watch. Ne? Apple Watch war gestern. Also die Orange Watch, die ist besser. Die Frage habe ich letztens. Ich darf ja kein Auto fahren. Die Frage habe ich letztens auch gehört. Ja, also die Frage habe ich letztens auch gehört. Wer hat denn noch ein Brockhaus zu Hause? Haben Sie auch? Ich habe ein Zeitreisefahrrad. Mir läuft scheißegal. Da musst du erstmal auf 95 Stundenkilometer kommen. Nee, Miles per Hour oder was war das? Und wenn du das geschafft hast. Hinten drauf. Genau. Und wenn du das geschafft hast, da reist du in der Zeit. Das sag ich dir aber so. Ja, hast du denn ein Brockhaus? Mit Blaulicht. Hast du ein Brockhaus, genau. Klaus? Was hatte ich? Ein Brockhaus? Brockhaus? Nee, oh Himmel. Nee. Ja, die Frage, habe ich in irgendeinem Podcast gehört, da haben sich die Frage gestellt, hat noch wer ein Brockhaus zu Hause? Braucht man noch? Nee, hab ich nicht. Brauchst du ja nicht mehr, hast ja Internets. Nö, ich habe ein Waffeleisen. Ja. Das wissen wir. Das Internet wird sich nicht durchsetzen. Das Internet. Stimmt nicht. Internets. Haben Sie noch eins von diesen Internetsten? Nein, das letzte ist gerade verkauft worden. Das letzte ist gerade raus. Die beste Szene in Vollidiot. Das war die einzige Szene, die gut war in dem Film. Ja, gut. Jetzt guck ich gerade mal nach unten. Wer ist denn Radio Guck? Radio Guck. Radio Guck. Radio GUG heißen die. Ah, und Gesetz und Gesellschaft. Da ist nämlich jetzt auch dieser User Punarinta drinne. Ostpack. Ostpack. Nee, was steht da? Ostpaket. Ostpaket. Ich habe Ostpack gelesen. Und Longsten. Er hat den Longsten, ne? Das Ostpaket. Oh! Oh! Hey. Herzlich willkommen auf dem Balkon. Wer hat den Longsten? Oh, ich hab ein Zeitfahrrad! Ich hab ein Zeitfahrrad, Hilfe! Oh. So wie mit E.T. vorne. Ich seh ihn so über den Mond fliegen. So. Mit seinem Zeitfahrrad. Ja, ja, ja. Aber ich weiß, wie Klaus aussieht. Der Mond von Wanne Eickel. Das ist sehr geil, das Bild. Ein sehr schöner Schlagersong. Der Mond von Wanne Eickel. Jawohl. Genau. Ganz großes Kino. Oder wie Bapp gesungen hat, der Mond von Wanne Eickel ist auch wirklich nicht der Bringer. Der Bringer, genau. Ja. Frank, kommst du noch klar hier? Ja, alles gut. Hast du auch ein Zeitfahrrad? Nee, ich google das aber gerade, ob es da eine Rezension bei Amazon zu gibt. Hey! Aber es gibt eins bei eBay Kleinanzeigen. Otto hat geretweetet. Otto. Otto? Ich hab mich doch bei Twitter beschwert. Moment, was habe ich geschrieben? Ich folge Otto nicht. Vielleicht kannst du es auch nochmal retweeten. Dann ich war jetzt bei Otto Walkes. Ich denke, was retweetet der denn? Ich habe, also die haben mir vor 23 Stunden gesagt, super, danke, dann wirst du in Kürze eine Rückmeldung erhalten. Dann kam mir diese tolle Mail von wegen, tut uns leid, wir stornieren einfach, wir sind dumm. Habe ich ja geschrieben, ist das jetzt, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich habe den Artikel schon bezahlt, damit kam ein Kaufvertrag zustande. Hashtag Sauerei und Bild von der Stornierungsmail. Dann schreiben sie zurück, hallo, wir schauen uns das gerne mal genauer an. Bitte schicken Sie uns dazu deine Kundendaten an som@otto.de. LGKC. Mhm. Dann schaue ich nach und guck mal, welcher von diesen ominösen Otto-Fritzen hat mir denn diese nette Mail geschrieben? Diese Nutte? Diese Nutte-Mail geschrieben. Oh. Und das war auch ein gewisser Herr Köttke. Und das ist JK. Und der hat mir jetzt geschrieben, was ich ihn schreiben soll. Also, ey, entweder ist das ein saudummer Bot oder ein dummer Mitarbeiter. Ehrlich. Unglaublich. Vielleicht, also die erste Aufnahme ist am Eimer, vielleicht solltest du ganz kurz mal erzählen. Ach ja, du, genau. Du hast was bestellt und dann haben sie das, dann also erzähl doch mal kurz nochmal was. Genau. Also ein Nintendo Classic Mini, so das seltenste, so nach dem Bernsteinzimmer das seltenste, was es auf der Welt gibt. Okay. Nintendo Classic Mini, seit Monaten ausverkauft, Neckermann, Hashtag Otto, hat das reingestellt und hat gesagt, hey, wir haben wieder irgendwie 500 Stück, kauf die doch. Ich habe bestellt, per PayPal gezahlt. Und frage mich seit Tagen, warum die nicht rausgeschickt wird. Dann habe ich mich bei Otto bei Twitter gemeldet, von wegen, oder bei Neckermann, Otto ist dasselbe, sozusagen ist eine Firma. Habe geschrieben, hey, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Ich warte auf meine Nintendo Classic. Und daraufhin wollten sie nochmal beim Einkauf nachfragen, was denn los ist, aber es ist gar kein Problem. Und dann schreiben die mir heute so, ja, übrigens, wir kriegen nichts mehr und stornieren einfach die Bestellung. Und seitdem habe ich so meinen persönlichen kleinen Nerd-Tourette gerade und mein Flame-War mit Otto. Ich habe ein Nerd-Tourette. Nerd-Tourette. Ja. Und es gibt tatsächlich, um das kurz aufzuklären, bei eBay ein Rennrad, Triathlon-Zeitfahrrad, Quintano Roro 26 Zoll für 150 Euro Verhandlungsbasis. Aber wir waren ja gerade bei Amazon-Rezension. Er könnte zu Neckermann eine Amazon-Rezension schreiben. Die zu Neckermann? Ja, die Neckermanns. Ja. Licht und Schatten, eine deutsche Unternehmenfamilie. Kannst du gerne eine Rezension schreiben. Gibt's eine Kindle-Edition und ein Taschenbuch. Für 82 Cent das Taschenbuch. Nein, das kaufe ich mir. Da mache ich eine Rezension auf dem Blog. Das Taschenbuch kostet 82 Cent. Die Neckermanns. Licht und Schatten, eine deutsche Unternehmerfamilie. Viel Schatten ist da. Ganz viel Schatten. Sehr gut. Wie sagt einer bei meinem Ehrenamt, wo ich bin, brennt Licht, ist nur keiner zu Hause. Ja, alle Lampen an, aber keiner daheim. Der Zustand ist auch ganz bedenklich. Aber naja, vielleicht wendet sich ja zum Guten. Sie müssten ja zumindest dir das Geld zurückzahlen. Das interessiert mich ja nicht. Ich will die Hardware haben. Ich gehe da streiken. Vor dieser ominösen Neckermann-Filiale, die wahrscheinlich nur aus so einer Postanschrift besteht, setze mich davor und tue einen Hungerstreik machen. Und ich wiege viel. Ich kann lange Hungerstreik machen. Das würde ich nicht machen. Dann legen sich noch Leute dazu, weil sie denken, es kommt ein iPhone 8 raus. Was? Bei Neckermann? Ja. Wie? Und Neckermann und Otto sind ja zusammen? Ja. Über okay. Nutzers Quelle wieder auftaucht, so als weiterer Online-Shop, der nichts liefern kann. Ich weiß es gar nicht. Gibt es diese Kataloge noch, die man früher nach Hause gekriegt hat? Gibt's nee, so ich glaube nicht mehr. Gibt es nicht mehr, ne? Gibt es als Kindle Edition wahrscheinlich zu kaufen jetzt. Dann kannst du aber wenigstens eine Rezension schreiben bei Amazon. Ja, genau. Kannst du den Katalog. Wenn man ganz ehrlich ist, man hat die Kataloge als Jugendliche oder Kind ja nur gelesen wegen den 6 Seiten, die es da gab. Die Computer. Nein, die Massagestäbe hat man sich da angeguckt. Echt? Jetzt ist das gab's. Kennt ihr doch alle irgendwo die halbnackten Frauen drin? Das hat mich doch als Jugendliche angeguckt. Wir hatten ja damals nichts in den 90ern. Da gab's ja kein Internet. Also bei uns zu Hause ist das vorher schon zensiert worden. Die Seiten waren immer schon rausgerissen. Das ist meine Mutter hört den Podcast, ja. Die lagen dann neben dem Toilettenpapier. Ah, ach so. Da hat dich irgendjemand in deiner Familie gekannt. Sonst wird der Junge noch blind, tu mal die Seiten rausreißen. Nachher wachsen Haare auf den Handflächen. Ich habe gerade mal nebenbei gegoogelt, ob es noch so alte Katalogseiten im Netz gibt. Also ich habe als Stichwort eingegeben, warte, Moment, Neckermann Dildos. Und der verweist mich gleich auf die Neckermann-Seite von Österreich. Sollte mir das zu denken geben? Drogerie. Kein Österreicher da im Moment. Drogerie und Gesundheit. Spezialdildos. Steht da. Ich wollte mal gucken, ob es noch. Ich sage jetzt, die Kataloge gab es noch deswegen. Weil ja, ich habe das schon verstanden. Mutter immer nicht getraut haben, so einen Bierdose-Katalog zu bestellen. Ich wollte jetzt mal gucken, ob jetzt hier einer so ein alter Katalog sagt. Nee, gibt's nicht. Gibt's jetzt halt nur noch Online-Seiten. Hier ist das Gebäude von Neckermann. Wo steht denn das? Weißt du, wo du hin musst und demonstrieren? Weiß nicht, müssen wir mal gucken. Flashmob-mäßig. Warum bei Suche Dildo Neckermann ist da ein Bild von Michael Jackson? Jetzt helft mir mal. Was stimmt denn da nicht? Da hieß der Michael. Oh, nee, okay. Weil die Nase auch aus Plastik war oder so. Darth Vader auch. Ach, da Darth Vader ist wegen dem schwarzen Dildo. Okay. Möge die Macht mit euch sein. Ich spüre eine tiefe Erschütterung der Macht. Weißt du, der leuchtet dann auch, so dass der Bauch leuchtet oder so? Jetzt ist er explizit, der Podcast. Das entscheide ich. Explizit? Ja. Ja, schön, wir haben drüber gesprochen. Also wir hoffen, wir drücken dir ganz doll die Daumen, dass du mit Herrn Otto oder wer auch immer. Genau, Hashtag Turkelgate. Ja, ich hoffe, du hältst uns auf dem Laufenden, wie es da weitergeht. Ja, morgen ist Stern-TV. Ja. Oh, bist du da, oder was? Oh, ja, das muss ganz hoch also da muss ich auch die Kanzlerin drum kümmern. Ganz hoch aufgehängt. Chefsache. Ich kann einfach mal die Dinge weiterleiten und an Angela Merkel einfach schreiben. Kümmern Sie sich drum. Tun Sie mal was. Ja, dann sagt sie wieder nur, wir schaffen das. Ja, so Otto, Sie schaffen das. Holen Sie den dicken Jungen Nintendo, Nintendo Classic. Morgen bei Stern-TV, zusammen hier mit Hanka hier aus dem Dschungelcamp. Die fasse ich dann an, dass es schreit. Ja, die darfst du nicht anfassen. Das ist ja auch so eine kranke Scheiße. So ein dicker, schwitzender Junge umarmt sie dann, das ist lustig. Hey, du fette Sau, fass mich nicht an. Und wieder Turkelgate, Hashtag. Okay. Ja, ich habe ein bisschen wenig Schlaf gehabt die Woche. Ja, großartig. Der Klaus, also der wie heißt du mit Vornamen eigentlich? Tim. Der Tim muss öfter herkommen. Das zieht gerne, so ein bisschen, das zieht so ein bisschen das Niveau hier so ein bisschen hoch, ne? Wir sind schon viel, viel besser unterwegs wie sonst. Ja, dicke Jungs haben wir ja sonst nicht hier, also außer Gérard. Und ich bin halt nur horizontal benachteiligt, verdammt, danke. Ja, ich habe auch zu kurze Arme, ich weiß. Ja. Ich kenne das Problem. Ich habe zu kleine Hände, ich kann das nicht begreifen. Ja. Oh. Ja, was soll ich sagen? Schade, Marmelade. Aber ich glaube, wir machen mal die Aufnahme aus für heute, oder? Warum? Wir haben ja erst angefangen. Ja, da kommt doch nichts mehr. Lass doch laufen, läuft da erst eine halbe Stunde. Wir haben doch bestimmt noch ein bisschen was. Der letzte Mal, wo wir es gelaufen haben lassen, hat dir der Strom ausgefallen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja. Klaus nimmt ja auch auf, macht ja nichts. Ist alles gut. Macht ja nichts. Bist du heute ein bisschen demotiviert, Klaus? Du, ich, alles gut. Ich würde jetzt dann mal aber an der Stelle eine Pause machen wollen. Ach, möchtest du eine Pause machen? Ja, dann lass uns doch für die Pause jetzt mal ganz kurz was auf die YouTube-Liste schmeißen. Ich weiß nicht, kennt der Tim? Kennst du das? Wir haben ja, natürlich, aber es ist wieder, also wenn ich das Niveau jetzt singen soll, ich habe das passende Lied dazu. Ja, super, alles klar. Dann passen wir das, dann packen wir das natürlich darauf und treffen uns gleich wieder. Ach, ich bin nicht sicher, ob ich das hören will. Doch, ich will's wissen, ich will's wissen. So, wir gucken mal, was haben wir hier? Hat das einen Namen? Da steht Kollektive Musikvideo Identify. Kollektive, das ist irgendein Norweger. Das krankeste YouTube-Video der Welt. Er singt über Filme. Also ich bin ja der Nerdcast und habe ja Serien und Filme. Und er singt über Filme. Okay, dann werden wir das... Sehr verstörend, aber toll. Auch dann das Musikvideo dazu. Dann werden wir das im Raucherbalkon zufügen. Ihr hört euch das Musikstück an und wir hören uns dann gleich wieder. Klaus muss nämlich mal aufs Töpfchen und muss gucken, ob die seinen Stuhl rollen hat. So, da sind wir wieder. Der Klaus ist noch, sich was zu essen zuzubereiten. Ich habe mir währenddessen wirklich dieses absolut kranke, bekloppte Video angeguckt. Wie kommt man auf sowas? Also es nennt sich, wie heißt es? Identify. Ja, und Collectivit, also sehr strange und schräg, der Typ. Ich weiß nicht, woher, ich glaube, ist das auch so ein Podcast. Ich glaube aus I'm Not Safe for Work, glaube ich, aus dem Podcast. Okay. Ich finde halt, es ist halt so lustig gemacht, vor allem wie ernst der Typ bleiben kann. Ich frage mich, wie viele Takes der gebraucht hat für dieses Video. Ja, wahrscheinlich mehrere. Hast du dir das angeguckt, Frank? Nee. Das ist doch besser so. Ja. Es ist nicht deine Musik, glaube ich. Ach so, ja. Dafür haben die ersten 3 Sekunden gereicht, um das festzustellen. Ah, okay. Das ist wie bei mir beim Tatort. Für einen Tatort brauche ich 15 Minuten. Wenn um halb neun nicht eine vernünftige Leiche ist oder so, dann ist doof. Guckst du noch Tatort, oder? Nee, gar nicht. Also ich habe letztens Tatort bestimmt nach einem Dreivierteljahr mal wieder geguckt. Ich diskutiere, mein Vater, der diskutiert auch immer. Der sagt immer, weil ich immer so ein absoluter Tatort-Freak war und so, Tatort kannst du nicht mehr gucken. Die Kommissare, die haben immer alle irgendwelche psychologischen Probleme und so. Ich sag, Tatort wie früher, so zack, in den ersten 5 Minuten gibt's eine Leiche und dann kommen 2 Kommissare dahin und die haben halt alle ihre Charaktereigenschaften, so wie Tatort einfach mal war, weißt du, so Dings hier, Manfred Krug und sein Kollege, die haben gesungen und Dings war versoffen hier, die Kölner, aber das könnte ja gut, die Kölner, ne Frank? Ja, das geht immer. Also wobei, der Kölner Tatort und der Münsteraner, das waren die beiden, die ich geguckt habe. In letzter Zeit auch nicht mehr, weil ich aber auch eh wenig Fernsehen gucke. Da habe ich einfach keine Zeit für. Mache ich lieber andere Sachen. Ja, und wie gesagt, also ich hab das dann immer relativ, immer so, die berühmten 15 Minuten waren das bei mir. Nach 15 Minuten konnte ich wirklich feststellen, ob da was ist für mich oder nicht. Und taucht oder nicht. Gut so. Ja, bei dem Musikstück, ich habe das auch nur angemacht. Ich habe auch gedacht, so, Hilfe. Ja, echt spooky, ne? Also, wir haben aber schon schöne Lieder auf dieser Liste drauf. So ist es ja nicht. Ich meine, gut, Gerard hat das Ding mal runtergezogen mit Tabaluga oder Takatuka, wie das heißt. Tabaluga von Maffei. Ich müsste mal, wie komme ich denn auf diese Liste drauf? Wie geht denn das? Ich glaube, du brauchst bei YouTube nur Raucherbalkon eingeben. Ja. Nicht? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach über die Internetseite. Wir haben es irgendwann mal verlinkt auf der Seite. Ist einfacher. Ist einfacher. Ah, Raucherbalkon YouTube-Playlist. Da, das ist schön. Wir haben immer. Was haben wir da drauf? Genesis, Land of Confusion. Peter Maffay, Tabaluga-Lied. So, jetzt was für dich, jetzt hier, Frank, jetzt was für dich. Das kommt von deinem Bruder. Pink Floyd, Shine on Your Crazy Diamond. Dann habe ich mal einen rausgehauen, das kann da auch keiner. Fabrizio De André, Fiumi San Krieg. Fand ich ganz nett. Mhm. Ja, dann kam Klaus wieder mit Toto Rosanna. Dann habe ich mal einen außer Reserve geholt. Ken Hansley, Lady in Black, live in Hamburg. Dann hatten wir Simple Minds, Peter Gabriel, Biko auf dem Mandela-Konzert im Wembley-Stadion. Und gelöschtes Video. Ja, gelöschtes Video. Oh, schon das zweite. Oh, schon das zweite Mal gelöscht. Ja, Tatsache. Das habe ich vor 2 Tagen erst reingestellt. Ach nee, gar nicht wahr. Was ist denn das? Das erste, was ist das, der Bowie oder was? Nee, das erste, was gelöscht war, das ist unten schon wieder drin, das war Prince Nothing Compares to You, weil Klaus damals gesagt hatte, weil irgendwie hatte ich, haben wir über Skinhead O'Connor gesprochen, da, sagte, da hat er gesagt. Skinhead O'Connor. Ja, ja. Und da hatte Klaus. So hieß die doch, oder nicht? Da hatte Klaus gesagt, dass das Original Nothing Compares to You von Prince ist. Und das war gelöscht. Und jetzt ist da schon wieder ein gelöschtes. Kriegen wir raus, ja. Ach, diese ganzen Playlists taugen nichts. Pass auf, wir machen lieber Musik. Es Lala. Ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da. Wer hat noch nicht, wer will noch mal, es ist noch Suppe da. Oh. Oh, ich kann sagen, welches Video gelöscht wurde. Das Lied, was Klaus als letztes auf die Playliste gepackt hatte. Das Ghost Jamie Lee, das haben wir letzte Woche erst drauf gepackt. Ist schon gelöscht. Das ist gelöscht? Ja. Ach, da müssen wir mal schauen. Die gibt's von, die Originalaufnahmen vom ESC, die gibt's, die sind auf YouTube, die werden nicht gelöscht. Die sind frei. Das suchen da wir finden wir, da finden wir wieder was. Da finden wir ein neues, ja. Ist eine Suppe da? Ghost, this is a ghost of you. Ist Suppe da? Lass mich raten, du hast ja gerade eine Suppe gekocht. Nee, leider nicht, haben wir keine Zeit für. This is the ghost of you, haunting the ghost of me, living in a crowded room together. Ja, so sieht's aus. Spielen wir es halt selber. Verdammt, genau. Jetzt müssen wir da auch drüber reden, über das Lied. Ich fand's schön, hatte ich schon mal gesagt. Haben wir schon mal gesagt, ja. Ich fand das auch okay. Wir haben sogar die CD im Haushalt. Echt? Ja, natürlich, die Tochter Nummer 2 ist großer Fan von J.B. Lee. Dementsprechend haben wir tatsächlich die CD, also eine richtige CD, so mit, ne? So zum Anfassen, so eine noch. Das wird noch kein Download von der Jugend. Das ist ein Ding. Ich habe heute Scheiße. Das kauft der Papa der Jugend, damit, wenn der Rechter mal abstürzt, da sich ein Backup machen lässt. Ich habe heute Schallplatten in der Hand gehabt. Gut. Hast du auch ein Abspielgerät dafür? Ich habe 2 Abspielgeräte dafür und ich will die auch beide. Ich will die beide auch verkaufen. Aber es ist immer noch. Ja, es ist nicht einfach. Das war doch das Thema mit, ich möchte nur die Auflage haben, oder? Das ist wie mit dem Auto. Das ist wie mit dem Auto, ich will nur die Radkappen. Wenn Hattie irgendwas verkaufen will, die Leute wollen immer nur irgendwie Einzelteile. Was Komisches haben davon. Ja. Platten verkaufen, das ging gut. Und ich habe fast 20.000 Schallplatten. Ja. 20.000? Was ist denn das in Kilogramm? Keine Ahnung. Ist der Wahnsinn. Euro? Ja, das ist eine andere Frage, genau. Das meiste ist nicht gekauft. Damals in der in meiner Zeit als Disc-Jockey wurde man von den Plattenfirmen bemustert. Man hat Musterplatten bekommen oder Promos, so hieß das. Und das waren in der Woche so um die 30 bis 40 Stück jede Woche. Also das heißt, da sind auch viele so Maxis dabei? Das sind alles Maxis. Ja, okay. Das sind immer Maxis. Ja. Also das ist ja die Sache. Also in der Disco-Zeit in den 90ern habe ich angefangen, Musik zu machen. Das waren für mich keine Maxis, die waren ja einfach nur länger. Mhm. Also richtige Maxi-Singles gab es für mich in den 80ern. Weil wenn du da eine Maxi gehört hast, die war ja gegenüber dem Original völlig anders. Mhm. Da waren ja noch irgendwelche Loops mit anders eingebaut und das war richtig cool, aber die Disco-Dinger. Das was weiß ich, ey. Du brauchst ja immer was zum Mixen, hast vorne 32 Beats gehabt zum Mixen, hinten 32 Beats zum Mixen gehabt, also sprich nur die Beat, nur die Drum und dann war's das. Ja. Und das war dann eine Maxi-Single. Dumm. So. Ja, und das war doll, ja. Das kennt der Frank nicht, ne? Der hat noch so eine alte kleine Ecke, wo er die alten Singles von früher hat, da hier so Frank Zappa und was weiß ich nicht so alles, ne? Ja, Platten, oh Mann, ja doch, ich hab noch ein paar Platten, aber das ist ja so auch so ein tragisches Ding gewesen mit dem Dualplattenspieler. Wieso? Was ist passiert? Und zwar hat da die Endabschaltung nicht funktioniert. Ja. Das habe ich gar nicht gecheckt, weil der Teller drehte sich ja eh immer was nach und naja, und irgendwann morgens beim Frühstück denke ich, was hörst du denn hier für ein Geräusch? Da war der Plattenspieler die ganze Nacht durchgelaufen und der Motor war dann trocken und dann hat sich das Lager gemeldet in dem Motor und das war das Ende des Direktantriebens des Dualplattenspielers. Echt schade, das war echt ein Jammer. Und dann hast du deine Platten alle verkauft oder was? Nee, die habe ich noch. Aber ich habe mir dann keinen Plattenspieler mehr gekauft. Das war dann so zu der Zeit, wo auch die ersten CD-Player, die man sich leisten konnte, aufkamen. Habe ich angefangen, CDs zu kaufen. Es war gewöhnungsbedürftig, weil ich habe so auf Platte viel auch Neil Young und sowas gehört. Und ich habe gedacht, die ganzen Nebengeräusche gehören mit in die Musik. Und als ich dann die erste Neil Young CD gehört habe, habe ich gedacht, fehlt doch was. Ja, genau. Hat's ein bisschen mehr Heart of Gold drin auf deiner Schallplatte als auf CD. Ja, da war richtig Herz in der Platte. Es rauscht und knistert und knackt. Ja, genau. Tja, jetzt sind wir ganz alleine hier, wir beide. Das ist ja auch ein Ding hier. Ach, hier, gucke, Klaus ist auch noch da. Klaus ist da. Ja, ich bin auch noch da, nur Ab und zu macht man Mikrofon aus, da, weil man nur zuhört, ne? Bist du auch schon mal trocken, bist du auch schon mal trocken gelaufen? Dein Plattenspieler auch schon mal trocken gelaufen, Klaus? Also du läufst mein ja nicht. Mein Plattenspieler ist noch nie trocken gelaufen, nee. Du läufst ja auch nicht trocken, du hast ja WhatsApp. Ich hab meinen Plattenspieler mit der Ankunft des ersten Kindes ganz gut eingepackt, erst einmal. Und die Platten auch. Du hast den noch? Ja, ich habe den Dual noch. Der steht hier im Labor. Ja, Vakuum verpackt und in wie heißt das hier, diese Knallfolie, wie die diese, weißt schon, mit den, ja, genau. Ja, ja. Genau. Nee. Irgendwo als ihr beiden. Ich hoffe, der funktioniert noch. Ihr beiden als Musikfachleute, irgendwo habe ich jetzt erst gehört, das ist gar nicht so lange her, dass man gesagt hat, dass die beste Audioqualität auf einer Schallplatte ist. Ist das wahr? Oh das Gott, ist, das ist fast wie fast, die, ja, wie die Frage, Kartoffelsalat mit Mayonnaise oder nur mit Essig und Öl. Da scheiden sich die Geister. Ich weiß, dass das diese ganzen Audiophilen, die da so High-End-Zeug haben, natürlich auf Vinyl stehen. Und es wird ja auch wieder gepresst. Also in Holland, das gibt's wohl das ein oder andere Presswerk, was wieder aufgemacht hat jetzt. Und du kriegst ja auch, ja. In der Tschechei gibt's ein großes. Ja. Und du kriegst auch wieder die neuen Sachen auf Vinyl gekauft. Ja, weiß ich nicht. Also bei mir wäre es jetzt so, ich hätte gar nicht die passende Anlage momentan irgendwo im Haus, um das wirklich genießen zu können. Ich hätte noch einen Plattenspieler. Du brauchst auch die entsprechende. Ich hätte einen Plattenspieler zu verkaufen. Ja, das ist, also du brauchst auch einen entsprechenden Verstärker und Boxen. Also die Jungs, die haben ja jetzt keinen Standard, sondern. Dann brauchst du nicht, kannst du Headset hinten anschließen, habe ich USB-Stick dran gelötet. Genau so. Nee, die haben ja irgendwelche Röhren-Monoblöcke, dann zwei Stück für rechts und links, wo dann die, was weiß ich, irgendwie mit, was weiß ich, für ein Querschnittkabel dann die Boxen angeschlossen sind. Das ist ja auch so eine Welt für sich, was die Jungs da treiben. Also das wäre mal ein Thema für den, wie heißt er denn jetzt, Oboemann, na, ich komme nicht drauf. Für den Christian. Christian. Ja, genau. Christian. Also wenn der hat ja letztens nochmal über Schall und Akustik referiert. Und das ist natürlich schon eine Frage. Also eine Schallplatte ist natürlich eine analoge Signalquelle. Mhm. Das ist natürlich fürs Gehör etwas gewohnter, wie wenn du ein Signal mehrfach digital wandelst, um es dann wieder analog zu wandeln, um es zu hören. Also das ist ja, was auf der CD passiert. Ja. Und jetzt weißt du, warum deine Neil Young sich so scheiße angehört hat auf CD. Das ist zu pur, weißt du? Du hörst jeden Scheiß auf so einer CD und auf der Platte dann halt irgendwann nicht mehr. Und das ist ja auch sowas, ne? Das weißt du ja. Wenn die neu sind, klingen die natürlich anders, wie wenn du die ein paar Mal runtergerockt hast. Ne? Ja. Das kennst du. Das war so. Und das, gut, ist klar, bei den CDs natürlich nicht mehr. Da liegt es dann letzten Endes dran, wie gut ist der Audio-Digital-Wandler und wie gut schafft er das Signal so zu rechnen, dass es sich für das Gehör wie ein analoges Signal anhört. Ne? Die Frage stellt sich natürlich auch, wo geht die Reise hin? Gibt es irgendwann keine CDs mehr? Ich meine, wir waren bei DVD, gibt's nicht mehr. Es ist Blu-ray, das ist wohl auch am Aussterben, glaube ich. Geht das alles weg? Es bleibt alles nur noch demnächst Streaming und Runterladen, MP3. Wobei ich letztens auch irgendwo gehört habe, MP3 gibt's auch bald nicht mehr, weil ich hatte irgendwo so eine Diskussion angestoßen bei Auphonic. Dann gab's dann auch so eine Nachricht, MP3 gibt's bald nicht mehr. Ich weiß nicht, doch, das gibt's schon noch. Nur das ist dann nicht mehr. Wie ist das denn da? Der Standard läuft das Patent aus oder so, dann kannst du das auch frei nutzen. Das wär ja mal ein Segen, ne? Das macht ja ein paar Sachen einfacher. Aber das ist schon so. Wo geht da? Was macht da einfacher? Was macht das dann einfacher? Ja, du kannst es halt deiner Software mitgeben, ohne eine Lizenz irgendwie umgeben zu müssen. Ne? Ah, okay, ja. Und aber das ist genau das, ne? Wenn ich so gucke, wo geht der Trend hin, was hören die Kids? Die hören alles komprimierte Musik. Also wenn du die Dynamik mal siehst, die so eine, gerade hier die so eine Maxi-Single hat, ne, oder so einen großen 33er Teil mit 45 Umdrehungen laufen lässt, da hast du ja wirklich Dynamik, ne? Und was MP3 macht, ist das ja alles zusammenpressen, komprimieren, über 0 dB geht sowieso nichts. Und da klingt die Musik auch schon wieder ganz anders, ne? Und wenn da der Trend hingeht, dann brauchst du dir immer weniger Mühe geben beim Aufnehmen. Das ist einfach so. Ja, die Frage ist, finde ich irgendwann keine CDs mehr im Laden? Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, dass es irgendwann mal Liebhaberläden gibt. Also wenn ich jetzt angucke, also mich nervt zum Beispiel, bin zum Beispiel ein DVD-Sammler, aber mit Netflix ist es halt so ein bisschen schwierig, weil im Endeffekt habe ich jetzt irgendwie Seinfeld mal jetzt als vollwertige Collection gekauft. Mhm. 2 Tage später habe ich irgendwie Netflix und Sky Go sozusagen alle Dinger drin gehabt. Aber andererseits irgendwie Clone Wars angeguckt. Das gab es jetzt irgendwie 2 Jahre bei Netflix. Mhm. Und auf einmal 2 Staffeln vor Ende tut es halt Netflix aus dem Programm nehmen. Also solange ich es nicht irgendwie hinkriege, dass du wirklich eine Bibliothek hast, wo du einfach alles hast, wirst du, glaube ich, nie sterben, weil man immer sozusagen eigentlich angefixt wird auf Netflix und meistens sind dann Sachen schneller weg. Und man braucht dann doch irgendwie DVD. Ja, der Mensch will ja auch besitzen, ne? Und so was du auf dem Server hast, das besitzt du ja nicht wirklich. Das ist ja auch nur geliehen. Nee, ich glaube, es wird sich schon ändern, weil wenn du jetzt da Chinesen fragen würdest, die wirklich wenig Platz haben, wo auch, oder Japaner, die wirklich wenig Platz in der Wohnung haben, daher kommt ja das Digitale eigentlich auch, weil die haben keinen Platz. Also die haben keinen Platz für ein Bücherregal. Deswegen sind die viel, viel offener für digitale Medien. Aber ich glaube, es wird bei uns irgendwann schon so kommen, wenn ich mal so Münchner Mieten angucke. Und auch mal gucke, was so die Azubis so nach der Ausbildung verdienen und so. Also irgendwann wird schon dazu kommen, dass nicht Überbevölkerung, aber dass eben so im Endeffekt sich selektieren auf verschiedene Bereiche im Land. Mhm. Also schon immer ein Platzproblem haben. Ich glaube, spätestens dann fallen so große Sammlungen auch weg. Ja, und dann sind das die Liebhaber, ne? So, die sagen, ich brauche eine CD in den Händen, ich will das Booklet blättern und Es gibt Schallplatten auch, also wenn es nach mir geht, würde ich die 20.000 Schallplatten nehmen, würde sagen, komm, alles weg. Da sind aber bestimmt so 200 Schallplatten zwischen, die verkaufe ich nicht. Also ich habe Erbstücke, das heißt, naja, Erbstücke, also ich habe, meine Eltern leben ja noch, aber ich habe Schallplatten von meinen Eltern bekommen. Da hießen zum Beispiel die Beatles noch nicht Beatles, die hießen ja ganz anders früher. Da habe ich Singles von. Ich möchte nicht wissen, was man da heute für Geld bezahlt. Die habe ich schon vor 20 Jahren eingeschweißt in Folie. Die liegen eingeschweißt auf dem Boden. Ja, das ist das, ne? Und so manche Schallplatte, die packst du aus und dann guckst du dir das Cover an und Ich habe sie schon mal erzählt, ja. Ganz bekannt, kennt ja jeder. Habe ich hier schon mal erzählt. Stones, Sticky Finger. Ja. Ich habe von meinen Eltern die Originale mit dem Original Reißverschluss. Die späteren Cover, die rauskamen, hatten keinen Reißverschluss. Genau. Das ist ein Sammlerding. Das ist schon cool, ne? Ja. Ja. Und Bab hat ja mal eine Platte gemacht, wo du tatsächlich dir die Band hättest dann aus dem Cover ausschneiden sollen. Die hieß ja auch so Für Östzeschnigge. Bravo Starschnitt von Bab. Ja, nicht nur die Band, sondern auch die PA und Licht und alles. Das konntest du dann so umknicken unten und dann so hinstellen, wie so Figürchen auf dem Tisch. So ein Bab-Altar bauen. Ja, genau. Bab-Altar. Ey, Bab-Alter. Bab-Alter. Halt mal die Bab-Alter. Bab-Alter. Oh, ja. Siehst du, Klaus, und du wolltest die Aufnahme ausmachen. Das ist scheißegal. Wir können ja stundenlang reden und wenn wir da uns ein Bab-Alter von bauen. Ein Bab-Alter. Ja, aber. Ja, denk an die Elektrolyte. Ah, genau. Die trinke ich gerade. Ganz wichtig. Ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, ich trinke heute mal außer der Reihe Bayreuther Hell. Bayreuther Brauhaus, ja. Bayreuther, ja, wollte gerade sagen. Ja. Bayerisches Bier. Zutaten, Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Da ist nicht viel drin. Nö, so. Reicht ja auch. Reicht. Was soll da sonst mit drin sein? Noch was drin haben, oder? Wasser, Gersten, Malz, Hopfen. Ja, das steht bei mir auch auf der Flasche drauf. Zutaten. Was trinkst du? Du trinkst Kölsch, ne? Nee, ich hab Becks. Hä? Ja. Sail away. Es ist, also im Getränkeladen ist so für mich wie Sightseeing, ne? Ich gebe den alten Kasten ab und dann gehe ich da durch und denke, wo jedet denn heute in der Republik? Weil eigentlich, mal ganz ehrlich, kannst du deutsches Bier, das kannst du alles kaufen. Gibt wenige Ausnahmen, von denen hat Girard ja schon gesagt, die bekommen einem nicht so gut. Ja, und irgendwie habe ich heute gedacht, Norddeutschland, das wär's doch mal in die Becks-Brauerei. Nach Bremen. Genau. Trinkt der Tim auch? Nee, ne? Nicht wirklich. Ich habe ja auch beim Wichteln das Russ losgezogen und hatte ja den Bierprobierer-Podcast. Ich habe mir gedacht, ich mache einfach Dr. Pepper Energy, ist ja auch sowas wie Bier. Okay. Trinkst du keinen Alkohol? Eigentlich nur Schnaps. Ah, wenn dann. Wollte gerade sagen, Bier hilft nicht mehr. Irgendwo muss ja der Dünnschiss herkommen. Ich meine, wenn du schon dein Neckermann-Tourette hast, das muss ja irgendwo herkommen. Das kriegt man nicht einfach so. Da muss man auch harten Alkohol trinken. Da muss man doch auch Hilfe haben. Also, Schnaps hilft scheinbar. Ja, ich bin aber wirklich, ich habe noch nie Bier getrunken irgendwie. Das hat mir mein Papa immer gut beigebracht. So irgendwie mit 12 Uhr, probier mal Bier. Seitdem hat es mir nicht geschmeckt. Ich bin wirklich so mehr der Cocktail- und Schnapstrinker. Ich habe das Gefühl, das wird sich ändern. Ja, ich wollte gerade sagen, das wird ein Meeting mit dem Klaus, das wird interessant. Dann nimmst du mal so einen Augustiner-Cocktail. Ich bin ja seit, glaube ich, hopft kein Schaden. Sind, glaube ich, bei 20 Jahren bin ich ja schon Münchner, also von dem her, ich kann schon Bier trinken. Also auf der Wiesen trinke ich jetzt nicht irgendwie eine Spezi-Masse oder sowas, sondern da kommt schon richtiges Bier. Aber ich trinke es halt so ungern irgendwie. Weiß ich nicht. Hat zu viel Flüssigkeit. Ja, was denn? Schnaps zu viel hat keine Flüssigkeit Schnaps um den Alkohol rum. Ja. Schnaps hat keine Flüssigkeit oder was? Schnaps ist cremig oder was? Nee, zu viel Flüssigkeit um den Alkohol rum. Ach so. Zu viel Flüssigkeit, ja. Die du damit schlucken musst. Dann soll er Ethanol trinken aus der Apotheke. Ja. Genau. Das mache ich einmal. Lieber blind als nüchtern. Ja. Ja, aber guck mal, du hast bei Biertrinken ein Problem. Was du am Bier reintrinken musst, dass du betrunken wirst, was weißt du, wie schnell das geht, da reichen 6 Stampen. Da musst du wenigstens nicht aufs Klo gehen. Das stimmt. Ja. Ich bin Informatik, ich denke nur logisch, das ist ganz schlimm. Das ist halt die immerwährende Frage, Genusstrinker oder Wirkungstrinker? Ja. Wirkungstrinker. Ja, siehst du? Ja, man kriegt das beigebracht in München. Da gab es damals noch das, ich weiß gar nicht mehr, ob es die Disco noch gibt. Wie hieß denn die? Nicht im Kunstpark, sondern an der Hackerbrücke. Genau, Nachtgalerie. Meine Freundin brüllt gerade hier ins Off rein, genau, Nachtgalerie. Und da gab es damals Bierbörse, das war Hammer. So habe ich Aktienkurse verstanden. Da wurde wirklich im Endeffekt, so habe ich das gelernt, wofür braucht man Schule? Ja, genau. Und dann waren halt immer Sachen günstig und es gab immer den Porno-Wodka. Das war ein Wodka und Ahoi-Brause. Das hat gezogen, da warst du für 5 Euro betrunken. Das hat super gepasst. Ich gehe kaputt. Ja, aber gibt's überhaupt noch Diskotheken? Gehen die Kiddies heute noch in eine Disco? Ich glaube, die haben Netflix und machen dann die Party-Playlist an. Okay, das heißt, sie trinken bei Netflix, trinken sie Ahoi-Brause mit Wodka. Und bei Spotify, genau. Also ich geh mal kurz gucken, was meine Tochter macht da oben. Die wollte letztens, glaube ich, schon mal Ahoi-Brause haben. Ich frage mich, wofür. Jetzt weißt du, warum, ne? Wir haben kein Wodka im Haus. Wir haben hier einen Bildungsauftrag für den Podcast, oder? Ja, aber definitiv. Ahoi-Brause und Wodka? Wodka pur, oder was? Das nennt sich Porno. Genau, Wodka pur. Das schmeckst du ja nicht. Das ist ja, warum trinken das die Kiddies? Du haust das rein, du hast nur Süße im Mund, haust den Wodka in der, das spürst du gar nicht. Nur durch den ganzen Zucker geht es halt schnell ins Blut. Das war super, super krass, sich wirklich schnell wegzuschießen. Alter, das mache ich jetzt. Beim nächsten Raucherbalkon habe ich hier eine Flasche Wodka stehen und so ein 10er-Pack Ahoi-Brause. Ja. Das wird lustig. Da muss ich wieder aus. Das wird lustig, glaube ich. Nein, aber du musst ja auch verschiedene. In München kostet halt auch so ein Cocktail, so ein Gläschen. Ich bin ja auch oft in Köln geschäftlich. Und das sind halt unterschiedliche Preise in München. In München kriegst du halt irgendwie so ein 0,4-Cocktail für 10 Euro. Und das kannst du dir als Jugendlicher mit irgendwie, was habe ich damals gekriegt? Das waren auf jeden Fall schon Euro, vielleicht 40 Euro im Monat. Und dafür musstest du einen Monat feiern gehen können. Okay. Die Frage ist, was für Geschmacksrichtungen gibt's da? Ach, ich kenne das zwar noch aus Tüten. Alles. Himbeer, Waldmeister. Knoblauch. Orange, glaube ich, noch. Zitrone. Knoblauchnuss. Knoblauchnuss wäre spannend. Schinken, Banane. Das müssen wir mal gucken. Auch Heubrause. Moment, was gibt es da? Basilikum, Drachenfrucht. Ach nee, das war Bier. Würde dich das wirklich wundern, wenn es das heute so geben würde? Das war Bionade. Da habe ich wohl ganz sagen, es gibt ja auch Leberwursteis. Ja, das gibt's. Aber ich finde es spannend, ich gehe jetzt mal drauf, wenn man das Ahoi-Brause-Pulver bei Amazon kaufen will, wird einem der Wodka mit angeboten? Nee, schade. Diese Kunden, die Ach, das Kunden, kaufen. Die Kunden, die Ahoi-Brause kaufen auch. Pushkin Wodka. Das wäre geil. Ahoi Brause, da werden wir auf jeden Fall mal bei Gelegenheit die Rezensionen drüber lesen. Was ich auch noch letztens abgeschossen habe, war, ist auch ganz modern scheinbar, es ist Pudding mit Wodka. Gibt's so Wodka-Pudding? Mhm. Wodka-Wackel-Pudding. Wackelpulter, ja. Ja, das kenne ich auch. Das haben wir hier auf so einer Petersilienhochzeit. Ich glaube, das sind 12,5 Jahre, ne? Was denn? Das heißt so. Genau, Jelly Shots, die gibt's auch bei Amazon zu kaufen, sogar fertig. Ja, aber das haben wir haben das dann in Spritzen abgefüllt. So Wackelpudding mit Wodka und Spritzen. Dann haben wir uns immer die Spritze in den Hals gesteckt und dann waren wir auch lustig in der Birne. Also zum Thema Spritze weiß ich nur, gern genommen immer einen Apfel nehmen, Wodka in die Spritze, dann den Wodka in den Apfel reinspritzen und dann Obst essen. Das gibt's doch nicht gesund. Bei Amazon, das muss ich euch schicken. Bei Amazon gibt's diesen Yellow Shot, also diesen Wackelpudding-Wodka mit Wurstwasser, für die reichen Kinder wahrscheinlich oder so. Was, mit Wurstwasser? Was, Wurstwasser? Moment. Mit Wurstwasser? Wackelpudding mit Wurstwasser? Seht ihr? Das mag doch nicht. Ich schick's euch mal hier in den Raum. Ich mach rechts rum und du links, oder wie? Nein, Wurstwasser. Oder Voss. Vosswasser, keine Ahnung. Dieses Edelwasser. Meine Mutter kauft das und es schmeckt wie abgestandenes Ranzwasser, aber es ist super teuer. Irgendwie 5 Euro oder so die Flasche. Achso, das Wasser, wo die. Das wird so von Jungfrauen runtergeleckt vom Eisspiel und abgefüllt. Und da dann mit Äxten das Eis aus dem Pol rausschlagen und das nee, man nachher in Flaschen das wirklich so, das tun irgendwelche Jungfrauen so vom, die müssen irgendwo am Gletscher sein und dann lecken die das so runter vom so Eiszapfen und füllen das ab, so teuer ist das. Ja, sowas in der Richtung muss das sein. Ich hab's schon mal gepostet. Klaus, ich stell mir das gerade vor, eine nackte Jungfrau am Nordpol, die das Eis ableckt und dann in so einen Becher spuckt. Hast du auch dieses Bild gerade vor Augen? Ja, und ich sehe auch im Hintergrund den Eisbären. Ich glaube, es heute bei Kickstarter. Habt ihr den Link jetzt gesehen? Also Amazon bietet das wirklich an. Das ja, ich sehe es. Einfach nur traurig alles. Das ist einfach nur traurig. Frank muss gerade lesen. Das scheint sich gerade durchzusetzen. Ja. Dass man in Podcasts Rezensionen vorliest. Sind die so schlimm, die Rezensionen von diesem Wasser-Wodka? Nee, das ist. Ich habe nur gerade eine Rezension zur Ahoi-Brause gelesen, wo sich jemand beklagt, dass die so künstlich sei und sich fragt, wo die haben früher ganz anders geschmeckt. Wo sind die gesunden Brausepulver von früher hin? Ich gehe kaputt. Das ist unglaublich. Früher war alles anders. Ja, und außer Holz. Früher hatten wir keinen Zucker. Da haben wir es aus den Zuckerrüben rausgepresst. Ich wollte gerade sagen, der Bauer am Feld hat gedrückt, dass da das Wasser aus diesen Zuckerrüben rausgeht. Kennt ihr das noch, wenn ihr in den Garten gegangen bist, wenn Oma dann hat sie doch immer die Tüten ans Beet gestellt, damit du wusstest, was da wächst, ne? Das kennt ihr noch, ne? Genau. Und da gab's bei der bestimmt früher auch so ein Feld, wo so Ahoi-Brause hingeklebt hat. So schmeckt der Erdbeere, junger Mann. Mein Waldmeisterfeld. Guck mal, da wächst auch Heubrause, Omi. Am Busch. Und dann, kann das mit dem. Nimm den Kuhbärchenbäumchen. Kann das mit der Heubrause auch passieren? Also, meine Oma hat immer gesagt, den Salat kann man nicht mehr essen, der ist hochgeschossen. Geht das mit der Heubrause? Es gibt bestimmt irgendwelche so edle Restaurants, die so mit der Heubrause so über den Salat gehen. Was ist das, Heupressing? Kind, trinkt das nicht, die Brause ist geschossen. Die ist nicht mehr gut, die Brause. Aber die Frage ist, gibt es so laktosefreie, du musst ja jetzt auch für die jetzigen Kinder so laktosefreie Ahoi-Brause geben, oder? Laktose? Was macht denn Laktose in Brause? Weiß ich nicht, ist doch alles in Brause drin. Achso. Nee, Laktose ist doch was Milchiges, oder? Ja. Ja, wer weiß, aber die Kinder sind doch jetzt gegen alles allergisch. Vielleicht gibt es so Allergikerfreies oder vegan. Wahrscheinlich gibt es vegane Ding auch noch. Oh, es gibt Leckmuscheln bei Amazon, sehe ich gerade. Kennt ihr die noch? Leckmuscheln kennt ihr, ne? Wir kennen noch Leckmuscheln. Die gibt es wieder. Ja. Ich glaube, die nehme ich mir mit in mein Meeting nächste Woche und bin so in meinen großen Meetings mit irgendwelchen Leuten und denke so, Leckmuscheln so währenddessen. Bestimmt gut. Das ist nicht schlecht. Oh, jo. Ja, leck. Das ist doch gut, auf dem Meeting, ne? Jedem ein Blöckchen hin. Jede Leckmuschel hinlegen. Und eine Leckmuschel. Jetzt mal leer hier. Genau, wir schreiben das Protokoll auf Esspapier. Fantastisch. Mit Zaubertinte. Nein, kennt ihr noch von ganz früher, so, wo die Mütter so die Namen so auf die Torten gemalt haben? Mit sowas schreiben wir einfach, mit so Zuckerguss. Zuckerguss, ja. Hier kennt ihr noch diese Lutscher, die könntest du dann auch da auslegen, diese Lutscher von früher. Da unten welche? Ist am linken. Diese kleinen Kirschlutscher oder was? Nee, guck mal. Ja, aber diese uralte, das waren die, wo dann so, oh ja, so der Milchzahn mit dran hing irgendwann. Ja. Wo der Milchzahn. Die gab es beim Zahnarzt immer nach der. Nee, das war nicht beim Zahnarzt. Ich finde, die sehen so aus, als wenn das so kleine chinesische Kinder, dass sie da so die China-Blumen aus dem Garten von Oma gemalt haben. So sieht das ist doch alles handgemalt, so oder? Genau. Das sieht doch aus, als wenn das eine Hand gemalt hat, diese Lutscher. Oh, es gibt auch Kaugummi-Zigaretten, das wäre mal was. Ja, die gab es so früher schon. Ja, sag ich ja. Esspapier. Oh, Center Shocks, da können wir auch mal einen Podcast machen. Man muss eine Packung Center Shocks während des Podcasts essen, muss dann versuchen noch zu reden. Mit Wodka aber verdünnen. Ja, genau, mit dem Pornostampfer noch dazu. Center Shocks ist eine schöne Sache, um das der Bläser-Section bei der Band vorher, vorm Spielen noch zu geben. Das fetzt. Oh, ein Stammhörer. Hallo Wolfgang. Hallo. Ich bin ja heilfroh, dass du heute mal nicht Darth Vader zu Besuch hast. Alles gut. Ist alles repariert wieder hier. Ich habe aber die ganze Zeit gedacht, mein Auto hat einen Schaden. Die Radlager. Ja. Oh, immer Alter. Wenn der Hatti spricht, habe ich hier einen Radlagerschaden. Passte aber gut zur Stimmung, muss man sagen. Mein Radler? Nee, Darth Vader. Ja, was haben wir gelacht? Hast du auch Ahoi-Brause mit Wodka getrunken, Wolfgang? Nee. Warum nicht? Ich nehme das lieber separat. Das ist auch besser so. Durch die Nase. Die Ahoi-Brause schon, ja. Das haben wir früher auch gemacht. Ahoi-Brause durch die Nase. Das war lustig. Oh, Otto hat geschrieben. Oh ja, erzähle, Otto. Oh, das ist ja live. Also ja. Jetzt widersprechen sie sich gegenseitig. Ich finde das super. Die sind echt doof. Die können den ganzen E-Mail-Text gar nicht lesen. Jetzt schreibt er: Hallo Tim, gerne habe ich mir dein Kundenkonto angesehen. Daher kann ich dir nicht sagen, warum dein Auftrag aus dem System gefallen ist. Lies mal die Mail davor. Es tut mir sehr leid, dass du deswegen verärgert bist. Und ich verstehe das. Ist ja toll. Leider kann ich die Ware nicht neu beschaffen, da Otto keine weitere Lieferung bekommen soll. Dies wurde dir ja bereits mitgeteilt. Also hat er doch die Mail gelesen, die er nicht verstanden hat? Ja. Nein, bereits geleistet. Jetzt haben wir dir in den nächsten Tagen zurück auf dein PayPal-Konto gezahlt. Als deine Wiedergutmachung habe ich dir eben einen Gutschein in die Post gelegt. Löse dies einfach bei deiner neuen Bestellung ein. Als ob ich da nochmal bestellen würde! Genau! So, ich kann ja schon mal ankündigen, es gibt die erste Folge Nerdtourette und die wird sich über Otto Hashtag Neckermann drehen. Mein Gott, hey, die denken auch, ich bin auf der Brennsuppe hergeschwommen. Meine Fresse. Wie groß ist denn der Gutschein? 10 Euro? Wahrscheinlich 5 Euro. Mit Mindestbestellwert von 100 Euro. Freuen sich über ihren Gutschein. Unglaublich. Turkelgate is real. Wenn meine ganze Social Media macht von 84 Followern dafür einsetzen, dieses Unternehmen noch bankrotter zu machen, als es sowieso schon ist. Unglaublich. Und die wundern sich, warum hat uns Amazon alles weggenommen? Wie haben die das gemacht, diese schlauen Amerikaner? Unglaublich. Ich will gerade so aufregen. Ach. Sag mal, Klaus, habt ihr eine Frau dabei, sehe ich gerade? Wo jetzt gerade hier oder? Ach, ja, natürlich. Wir haben eine Soul Woman dabei, unsere zweite Saxophonistin. Das verwässert den Bandtitel aber doch. Du hast den Bandtitel nicht verstanden. Das Man ist groß geschrieben. Ja, das ist okay, ja. So subtile Feinheiten. Ja. Die Dame ist dafür ist das Ding komplett als CI abgenommen von der Werbeabteilung des entsprechenden Nutzfahrzeugeherstellers. Mhm. Ah ja. Oh. Naja, Man ist ja letzten Endes wäre ja auch nur Singular. Genau, sonst müsste es ja Soul Min heißen mit E. Nö, nee, ja, stimmt. Nee, wir haben auch eine Frau da, die Silke, das ist unsere Saxophonistin, ja. Die Bläserin, ah, okay. Die habt ja noch mehr Saxophonisten, so ist ja nicht. Jut. So sieht das aus. Ja, Frank, dein Bruder hat eine Band, eine erfolgreiche. Und du? Was hast du? Nix. Ich habe eine nicht erfolgreiche Band. Das ist ach, wie süß. Die einen sind berühmt, die anderen sind berüchtigt. Was willst du machen, ne? Ach so, ihr seid die so mit Nutten und Koks, ja? Ja, ganz bestimmt. Nee, die ziehen sich die Ahoi-Brause rein. Durch die Nase. So, ich mache mir mal in Ruhe ein Bier auf und lass den Frank das mal erklären jetzt. Erzähl mal, Frank. Ist eigentlich heute Superbowl? Da fällt mir ein, ich muss meine Reiseabrechnung noch machen von Nürnberg. Bei Nutten und Koks. So. Aber du hast doch ein Zeitreisefahrrad. Ich habe ein Zeitreisefahrrad. Ich bin einfach da vom Bild sehen, wie er wirklich so in den Mond fliegt damit. So Brandspuren dann dahinter. So. Ja, jetzt, ich höre. Ja, ich wollte gerade sagen, Frank, holst du noch Luft? Überlegst du noch? Soll oder? Ich wirklich? Ja, sicherlich. Also was ja, macht raus. Deine Band, was macht ihr für Musik und wie viel Drogen braucht ihr, damit es funktioniert? Oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, ich mal gucken. Ich schicke mal erstmal einen Link, da kann man sich ja schon mal umgucken. Next-blues-generation.de, alles zu finden in den Shownotes, die der Klaus schreiben wird. Und ich freue mich. So, und was machen wir? Wir machen Blues und Rock und wir spielen auf Motorradfahrer-Gottesdiensten, in Gefängnissen oder überall da, wo Menschen meinen, jetzt wollen wir mal gute Musik haben und auch noch, sagen wir mal, textliche Inhalte, wo es sich um den Glauben dreht. Ja, und da sind wir unterwegs. Also das mit Nutten und Koks, das passiert tatsächlich auch, aber allerdings ist das eher so das Publikum. Und mit denen kann man dann ganz interessante Gespräche führen anschließend. Das heißt, also ihr spielt quasi das Kirchenstandard-Gesangsbuch auf Rock-Blues. Ja, so ungefähr, nur rückwärts. Also danke für die... genau. Naja, wir schreiben die Lieder alle selber. Ah, okay. Mit dem, was wir so, ja, was man so erlebt halt, ne? Und ja, ein ganzer Teil der Lieder, der ist auch von einem anderen Herrn Backhaus konstruiert worden. Ja, und ein Intro zu einem solchen Lied findet sich ja zum Beispiel auf dem Backhaus-Cast im Intro wieder. Ah, ja, genau. Ich sehe gerade, am 19. November 2016 wart ihr in Kreuztal Osthelden. Ich wusste gar nicht, dass er Ostenhelden hat, aber naja, gut. Dann kannst du dich ja bewerben. Die Hannoversche Kirche hat gerade einen Popkantor eingestellt. Ah, guck mal da. Ein Popkantor? Ja. Okay. Wir wollen ein bisschen mehr fetzige Pop- und Rockmusik in die Kirchen bringen. Ja, die Kirchen sind da weit langsamer, das stimmt. Da gibt es andere, die in der Szene unterwegs sind. Da gibt es schon längst Pop- und Rockmusik. Und das vermisst man in den Kirchen so ein bisschen, das stimmt. Ja, und letztes Jahr haben wir sogar geschafft, mal wieder zusammen Musik zu machen, gell? Oh ja, auf dem Gottesdienst in Eitringhausen. Ja. Ach, du warst beim Gottesdienst, Klaus? Du als strenggläubiger Katholik? Ja, ich war da mit dabei als Gast im Hintergrund. Habe ich ein bisschen an den Gitarrenseiten gezupft. An der Telecaster-Harfe. Ja, genau. Das war nett. Ja, das war wirklich nett. Ja. Das müssen wir wieder machen, auf jeden Fall. Ich muss dringend in meinen Terminkalender gucken, dass das irgendwie klappt. Ganz genau. Ja. Ja, dieses Jahr sieht ja auch schon ganz gut aus. Also so ein paar Gigs haben wir schon am Start. Ja. Unter anderem am Rande des Kirchentags auf einer Open-Air-Bühne oder in Kooperation mit den Motorradfahrern Sachsen. Also das macht schon Spaß. Also, ja, ich suche mir mal das Schönste raus und dann schaue ich, dass ich komme. Ich stelle mir so vor, Klaus auf dem Biker-Gottesdienst mit seinem Zeitfahrrad. Opa, was willst denn du hier? So tu dich nicht, du. Obwohl, so ein Mofa habe ich auf so einem Motorradfahrergottesdienst auch schon gesehen und habe auch erst gedacht, hä, ich habe auch schon E-Bikes auf Motorradfahrergottesdiensten gesehen. So, ich würde mir jetzt gerne was zu trinken holen und ein kleines Päuschen machen. Frank, hast du was für unsere YouTube-Playliste, du als Backhaus? Jetzt komm, hau mal einen raus, dann machen wir eine kleine Pause. Ja, klar, habe ich was. Warte, das muss ich aber eben mal schnell suchen. Ah, sehr schön. Und, Klaus, spiel Klampfe so lange, bis dein Bruder dann durch ist. Achso, das kann ich machen. Warte. Ich kann ein bisschen Pausenmusik einspielen. Schon mal derweil. Und da kommt's auch schon. Geht schon los? Ja, ich meine, Steuerung C macht man dann, ne? Und Steuerung V. Das ist ein Lied über das oberbergische Wetter. Weil es ja hier ganz viel regnen tut. Und ja, wünsche ich euch viel Spaß dabei und die anderen Lieder auf dem HW-Bar 01 Channel auch gerne zu hören. Oh, ein Lied von der Backhaus-Band. Next Blue Generation, When It's Raining, live in der Aggerhalle 2009. Aggerhalle. Bis gleich, tschüss. So, wir sind zurück und ich habe gerade gehört, Klaus holt die Gitarre jetzt. Wird's gefährlich. Ist das richtig, Frank? Ja, also jetzt kommt drauf an, welche der acht Gitarren der holt. Der Gérard hat gerade gefragt, welches Instrument du spielst in dem Video. Bist du da zu sehen? Ja, ich bin der Schlagzeuger, der den ganzen Kram da singt. Ah, okay. Dann habe ich richtig geraten. Sauber. Ja. Also Gérard, quasi ist er der Phil Collins. Ja, ich habe kurz überlegt, ich so, das sind Geschwister, muss mal gucken, was so einigermaßen nach Klaus aussieht. Aber ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ich wollte das mal abchecken, ob das wirklich so ist. Sehen die Mädels auch alle aus wie Klaus? Hab ich aber Angst, du. Da ist übrigens, der Sam spielt da Gitarre, also wer den Backhaus-Cast schon mal gehört hat. Also Harald. Harald, genau. Was war das? Harald, Gertrud und... Nee, Harald, also, Bärbel und Tanja. Bärbel und Tanja, genau. Ich wollte ja nichts anderes, als dass ich drei neue Hörer habe, weil die werden sich das ja anhören müssen. Das ist das Schlimme daran. Ich fand den toll, da habe ich gelernt, man kann den Jakobsweg auch mit dem Auto fahren. Ich finde das super. Ist doch gut, ne? Ich finde das klasse. Auch. So, jetzt. Jetzt aber ja. Jetzt kommt der Schwamm drüber Blues. Jesus ging nicht übers Wasser, denn er schwamm drüber. Leider kann der Frank nicht dazu singen, aber ich könnte es noch spielen, notfalls. Ja, das war jetzt eine Referenz auf die Playlist. Genau. Der hat die Latenzzeiten. So, ich wollte aber nicht unterbrechen, es ging ja um nichts Wichtiges, oder? Ja, also das Wichtige war, dass Gérard herausgefunden hat, wer in dem Video Frank ist, weil er hat einfach rumgeguckt und hat gesagt, der sieht so ähnlich aus wie Klaus. Und da habe ich nur gesagt, ich habe dann Angst, dass die Frauen dann auch so aussehen wie Klaus. Wer ist denn Frank in dem Video? Was macht der? Was Schlagzeug. Tut der? Der spielt Schlagzeug, genau. Wer spielt denn Gitarre und singt? Wer könnte das denn sein? Alter, oder habt ihr das schon geklärt? Ich kann nicht mal Harald. Bass unterscheiden von der Weite. Das ist Harald, haben wir schon geklärt, ist Harald. Bitte? Bitte? Ja, nicht von der Weite. Wenn ich davor stehe, kann ich die unterscheiden, aber nicht vom Video von der Weite, dass ich es gesehen habe. Wie so ein Bass, ein Bass steht doch hochkant, ne? Ja. Du musst die Dinge nur einfach rektal einführen, dann kannst du die gleich voneinander unterscheiden. Ist aber auch scheiße. Ja. Ist auch scheiße. Scheiß, Leute. Nee, das, was ich meine, ist ein Kontrabass, das Ding, was groß, was hoch kann. Ich wollte gerade sagen. Und dieser Kontrabass, ist der gerade hier? Obwohl, also was für Musik sie spielen und wo sie spielen, also warum sollte da kein Kontrabass sein? Also ich könnte mir vorstellen, dass sie ein Cello dabei haben oder so. When It's Raining mit Cello, auch eine Idee. Ja, hier, Apokalyptiker heißen die, ne? Die spielen ja auf Cello Metallica nach. Ach, genau. Ne? Das wäre ja auch noch ein Weg, ne? Cello ans Marshall Stack und dann gib ihm. Was macht jetzt eigentlich der Tim? Was macht eigentlich der Tim? Gibt der die Codes für die Raketen ein oder so? Ich glaube, der beißt gerade in den Otto-Katalog. Ich habe hier gerade Wutessen. Ich esse hier gerade noch Wutessen. Das Curry von heute Abend. Ach so, ich dachte, du lässt dir die Freischalte. Mit Wurst dabei? Ja, Trump hat gerade keine Zeit, ich wollte gerade mit Trump telefonieren. Ja, der gibt ja dann die Codes für die Raketen. Der baut eine Mauer um Neckermann Otto rum. Sind wir zeitlich schon so, dass wir ein bisschen Hintergrundmusik vertragen können oder sind wir schon ernst? Ist gut, aber wieso meinst du Mauer? Kommt das Teil, was du bestellt hast, aus Mexiko? Ja, aber Trump baut überall gerne Mauern rum. Der hat bestimmt nicht. Noch ein bisschen Geld für Neckermann. Neckermann. Der kennt Neckermann gar nicht. Sein Großvater war doch Deutscher, der kennt es bestimmt. Was du alles weißt über den Trump? Sein Großvater war Deutscher? Sein Vater und sein Großvater war Deutscher. Na, man gut, dass er kein Österreicher war. Ich finde es eigentlich ganz lustig, weil ich habe mir die, ich glaube, es gibt 3 Biografien von ihm, seine autorisierte. Das ist sehr positiv. Dann eine recht neutrale und dann nochmal eine komplett, kritische. Und im Endeffekt, ich weiß nicht, also ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob wir das in Europa alles so richtig interpretieren, weil das ist so ein bisschen scheinbar, dass das Trump halt wirklich beliebt ist, bei jetzt nicht den New Yorkern vielleicht und vielleicht nicht bei Leuten in Washington, aber so auf dem Land scheint er seine Sachen zu haben. Also ich glaube, dass die Amerikaner wirklich so blöd sind zum Teil und den feiern. Naja, zumindest macht er ja in den ersten 1-2 Wochen das, was er wirklich in seinen Wahlversprechen gesagt hat. Das sind wir halt in Deutschland nicht gewöhnt. Nee, ich wollte gerade sagen, wenn Angela Merkel sagt, ich senke die Steuern, dann kannst du erst einmal 3 Jahre warten, wenn das da überhaupt was passiert. Oder die Mindestlöhne steigen und so. Und wenn er sagt, er baut eine Mauer um Mexiko, dann baut er eine Mauer um Mexiko und lässt sich das von den Mexikanern bezahlen. Wobei ich jetzt irgendwo gehört habe, die Mexikaner lassen sich einen Tunnel nach Amerika bauen, lassen sich das von den Amis bezahlen. Finde ich auch sehr geil. Na gut, aber unsere Politiker, ich weiß gar nicht mehr, war das Schröder oder war das schon Merkel, die Mehrwertsteuer damals erhöht haben? Also das hieß, sie soll gesenkt werden. Die einen wollten es um 2 Punkte hoch tun und wir hatten dann 3 Punkte hoch. War das Schröder? Ich glaube, das war Schröder, ja. Wo alle so gesagt haben, okay, wir wählen einfach, jetzt tut ihr 3% erhöhen. Gut gemacht. Gut geil, Politiker. Ja, beliebt auf dem Land ist ja relativ einfach. Ich meine, du wohnst ja auch in Bayern. Du weißt ja, auch hier in Bayern auf dem Land beliebt sind die Jungs, die zum Kühebesamen kommen. Also dementsprechend muss man mal drüber nachdenken. Ja, aber ich glaube, also ich finde es immer lustig, wie überheblich sozusagen Europäer darüber reden. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir uns nächstes Jahr ganz schwarm anziehen können. Also gerade sowas in Bayern und in anderen Teilen von Deutschland, glaube ich, wir einen Ruck nach rechts spüren, glaube ich. Nicht nächstes Jahr, dieses Jahr sind Wahlen. Ja. Dieses Jahr schon Bundestagswahlen komplett? Ja. 24. September. Aber sowas von. Aber da geht's ja aber los. Ich glaube, wir werden es umgucken. Alle, die jetzt sagen, oh, das kann doch nicht in Deutschland passieren. Ja, genau. Wir haben überhaupt keinen rechten Mob. Ich meine, es gab ja in einigen Bundesländern gab es ja schon Landtagswahlen oder ähnliches. Und wo die Richtung hingeht, hat man ja in den einzelnen Bundesländern gesehen. Und dass da solche Parteien wie die AfD nach vorne gehen, das ist mal ganz klar. Und das werden wir im September zu spüren kriegen, definitiv. Also die AfD wird mit Sicherheit nicht wenige Stimmen bekommen. Ich habe mich schon so gefreut, dass das der Gabriel Kanzlerkandidat wird. Ich hätte so gerne dieses Kanzlerduell gesehen. Wie sie versuchen, gegenseitig zu beschimpfen und beide merken, Mist, das haben wir beide verbrochen. Das wär ein super easy Kanzlerduell geworden. Mit Schulz bin ich mal gespannt. Also Schulz finde ich spannend. Hätte nicht gedacht, dass sie ihn nehmen. Ich lasse mich da überraschen. Ich bin aber auch der falsche Ansprechpartner für Politik. Ich auch. Ich guck mir das an und seitdem ich wählen darf, weiß ich, egal wen ich wähle, ist es immer der Falsche. Ist so. Ich habe nie mehr Geld in der Tasche. Ich ärgere mich über diverse Sachen, über irgendwelche Gesetze und das habe ich mich bisher mit jeder Regierung habe ich mich geärgert. Von daher sind wir da ja selber schuld. Und wenn die Amis jetzt sagen, sie sind mit dem Typ mit der Sturmfrisur zufrieden, dann ist das halt einfach so. Ich meine, wir werden sehen, was da jetzt die nächsten Jahre passieren wird mit ihm, wenn er seine Amtszeit überleben sollte. Naja, gut, das wäre jetzt, das wäre jetzt die krasse Antwort, aber wenn er sie denn überhaupt durchzieht, also es kann ja auch sein, dass ich glaube, dass ihn irgendwann mal irgendwie der das Rekord mal stoppt oder so. Also es ist halt wirklich schwierig. Also ich glaube auch wirklich, dass da viel auch von den Medien auch ein bisschen aus Europa einfach so ein bisschen auch Bashing betrieben wird, weil im Endeffekt der Mann ist jetzt, er mag zwar jetzt nicht gerade wie der klügste Mensch der Welt aussehen, aber er hat halt auch Firmen geführt. Also er ist glaube ich, in manchen Wirtschaftsdingern, glaube ich, tiefer drin als irgendwelche Politiker, die in ihrem Lebtag noch nie wirklich richtig gearbeitet haben, noch nie eine Firma hochgezogen haben. Also das würde ich schon zutrauen. Aber ich glaube halt, ich weiß nicht, er ist halt schon ein kleiner Fanatist, muss man sagen. Na, er ist halt kein Politiker. Ich meine, gut, das hatten die Amis mit Reagan damals auch, der war auch kein Politiker. Gott, da war ich Kind, wie Reagan Präsident war. Ich weiß nicht, ob der es besser gemacht hat, aber der war zumindest, glaube ich, nicht so fanatisch, oder? Keine Ahnung. Einer der Kritikpunkte ist ja, dass er jetzt tatsächlich versucht, dieses Land zu führen wie eine Firma. Und da gibt's ja genügend, die ihm sagen, das geht halt so nicht. Und also da darf man echt gespannt sein, wie das jetzt weiterläuft. Und klar, der unterschreibt jetzt ein paar Dekrete und das sieht so aus, als würde er da alles an den Start bringen. Aber so ein Dekret ist auch mal schnell aufgeweicht. Und das sieht man ja jetzt an diesem Ding, was er unterschrieben hat, zwecks Einwanderung. Heute haben wir schon die 8. Ausnahme von der Ausnahme. Also abwarten. Der regiert auch nicht alleine. Der ist zwar im Moment Befehlshaber über eine der kraftvollsten Streitmächte. Das kann einem mit Recht Sorgen machen. Aber wie gesagt, der ist ja jetzt nicht der König von den Staaten. Das ist er einfach nicht. Er hat aber das Problem, dass er den kompletten Kongress und glaube ich auch, ich weiß nicht, was es noch gibt, das Parlament, glaube ich, fast komplett an seiner Seite hat, weil die Republikaner so verdammt stark gerade sind. Aber der hat ja die Republikaner noch niemals alle auf seiner Seite. Da gibt es genug, die ihm widersprechen. Naja, das wird ähnlich sein wie bei unseren Politikern, wenn dann irgendjemand sagt, so, ihr habt gefälligst dafür abzustimmen oder ja, ihr kriegt nächstes Mal kein Mandat. Das ist doch auch schon hier in Deutschland so gewesen, dass die sozusagen im Endeffekt so indirekt gezwungen worden sind, für das abzustimmen, was die Kanzlerin wollte. Also ich meine, Tim, du bist ja nun auch so ein Seriengucker und ich meine, wenn man... House of Cards, ja. Ich wollte gerade sagen, wenn man sich solche Serien anguckt wie House of Cards, Homeland, weiß ich nicht, ob du es gesehen hast. Ja, ja. Homeland und hast du Scandal gesehen? Zum Teil, ich glaube, die erste Staffel habe ich gesehen. Aber es ist nicht so unrealistisch, was da drin vorkommt. Ich wollte gerade sagen, wenn drehbuchmäßig, aber ich glaube, der Kern ist richtig. Wenn du das alles so in eine Suppenschale schmeißt, so House of Cards, Scandal und Homeland, also House of Cards und Scandal ist ja mehr so die Präsidentengeschichte und bla bla bla und Homeland ist ja mehr Terrorismus oder so. Und wenn man sich das anguckt, dass die Serie von 2012 oder 2013 ist und die 5. Staffel spielt ja in Berlin und in der Vorschau wird immer gesagt, dass Angela Merkel immer mehr Flüchtlinge aus Syrien reinlässt, was bei uns ja letztes Jahr erst passiert ist, das haben die in der Serie schon vor 3 oder 4 Jahren gewusst. Und das fand ich so erschreckend, also wie realistisch diese Serie ist und wenn ein Funken daran Wahrheit ist, was für ein Einfluss die CIA oder so in Amerika hat oder so, dann hat der das glaube ich gar nicht, also so einfach da der Trump oder so. Also ich denke mal, die CIA, also wenn das, ich meine klar, das sind Drehbücher, aber ich weiß nicht, inwieweit die da wirklich so einen Einfluss haben. Ansonsten haben sie wirklich gute Drehbücher geschrieben und es wirklich realistisch rübergebracht in den Serien. Aber ja. Obama hat, glaube ich, gesagt, er hat Homeland geguckt und er war, also jede Minute, die er Zeit hatte, hat er Homeland geguckt. Also er fand es, glaube ich, auch ziemlich realistisch. Ja, es ist halt schade, dass das Obama halt, der eigentlich, das war halt auch, das ist das Anti-Beispiel zu Trump. Obama wollte ja viel machen, aber konnte halt nicht, weil er kein kräftiges Parlament und keinen kräftigen Kongress hatte. Richtig. Und Obama ist halt einer der unbeliebtesten Präsidenten, eigentlich, wenn man manche Amerikaner hört. Also, wir waren sehr europäisch und wir haben gesagt, ja, cool, endlich mal kriegen die auch eine Gesundheitsreform. Wenn man da mit Amerikanern spricht und wir haben da auch ein paar in der Firma und so, die sagen, es ist alles gar nicht so gut. Also, Obamacare ist wahnsinnig teuer eigentlich für den Einzelnen zum Teil, weil die haben da auch nicht richtig nachgedacht, weil natürlich, du konntest dich freiwillig für Obamacare melden. Und wer meldet sich? Eigentlich die Armen, die sich sozusagen nicht keine Arztbesuche leisten können, die melden sich. Wer meldet sich nicht? Ganz Reiche, die einfach sagen, ja gut, ich zahle es lieber aus eigener Tasche, ist günstiger. Und so ist halt Obamacare einfach zu teuer geworden, was sich natürlich einfach nicht rechnet. Das ist ähnlich wie hier in Deutschland, wo sich wahrscheinlich auch die Krankenkasse eigentlich nur für die rechnet, die eigentlich sozusagen wenig auf dem Konto haben. Die Reichen gehen in die Privatversicherung rein und deswegen wird das auch bei uns immer teurer. Also es ist halt immer so ein bisschen das Problem, diese ganze Logik, die wir früher hatten, funktioniert halt überhaupt nicht mehr. Auch der Generationenvertrag funktioniert ja auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Ja, das ist die eine Sache oder so. Aber Obama war halt einfach ein absolut sympathischer Präsident. Und nach außen hin für die europäische Politik war das halt gut. Klar, wenn das da mit der Gesundheitsreform oder wie auch immer sich das in Amerika schimpft, wenn das da nicht klappt oder passt oder ist es teuer, aber was ist nicht teuer? Ich meine, guck dir unser Gesundheitssystem an oder so. Im Endeffekt kannst du auch sagen, ich versichere mich privat, weil wenn ich sehe, für allen Mist, was ich zuzahlen muss, das ist ein Wahnsinn. Ja klar, aber ich glaube, Leute wie wir, die, sag ich mal jetzt, ich weiß nicht, was ihr jobmäßig macht, aber sag ich mal, die sozusagen in der Mitte stehen, also ich denke mir schon oft, wenn ich gerade zum Zahnarzt oder so gehe, denke ich mir auch oft, naja, Privatpatient wäre vielleicht doch nicht so schlecht. Für das, was ich eigentlich dazu zahlen muss. Ich habe mir letztes Mal eine Füllung machen lassen, die hat mehrere hundert Euro gekostet, wo ich mir denke, so, wenn ich auf meinen Lohnzettel gucke, irgendwie gefühlt die Hälfte meines Gehalts ist halt weg für irgendwelche Versicherungen, die ich eigentlich nicht nutze so richtig. Und wo ich, sobald ich sie nutze, einen Haufen Geld dazu zahlen muss, lohnt sich halt für mich fast nicht. Wo ich sage, schwierig. Also ich verstehe schon Amerikaner, die sagen, mei, ich versichere mich lieber selber. Ja, aber gut, dann, aber ich weiß gar nicht, das war ja erst in Amerika so, du musst sie nicht versichern. Wenn du zum Arzt gegangen bist, musstest du selber zahlen wahrscheinlich, ne? War das, glaube ich, so. Genau, ist komplett so. Also die haben eigentlich nur Privatpatienten. Also wenn du irgendwie im Bein brichst und es ist irgendwie ein komplizierter Bruch und du musst 10.000 Euro zahlen, gehen die halt bankrott. Das ist halt, es wäre bei uns ja genauso. Also ja, ich wollte gerade sagen, deswegen verstehe ich da nicht, dass die Amris dann sagen, okay, das ist doof. Das ist ja, weil, ja, es ist so, es ist arbeitsgeberabhängig. Also zum Beispiel, wenn man nach Amerika einen Job geht, ist es jetzt nicht interessant, was man für ein Gehalt kriegt, sondern im Endeffekt, was sie für Social Plans haben. Und der dann Arbeitgeber versichert, die sozusagen, wie es hier Bonuszahlungen gibt, ist da drin, was weiß ich, Zahnversicherung, Krankenversicherung, das hat alles die Firma sozusagen. Ja, das ist cool, weil wenn du die hier im Bein brichst oder so, das kostet dich kein Pfennig Geld. Das kostet dich nichts. Das kostet dich gar nichts. Genau. Brichst dir ein Bein, bist 6 Wochen krank, kriegst deinen Gips oder deine Schiene und dann ist gut. Und dann kriegst du ja noch Krankengeld und so weiter, das gibt's ja alles in den Staaten nicht. Ja, es ist halt schwierig. Und ich weiß auch nicht, wie es bei uns wäre. Wenn du jetzt überlegst, du würdest jetzt keine Krankenkasse zahlen, sondern würdest das, was du nur an Krankenkasse zahlst, auf dein Konto kriegen direkt. Und du wärst gesund und sportlich und würdest sagen, na, eigentlich brauche ich keine Krankenversicherung und hättest jeden Monat, was weiß ich, 700, 800 Euro mehr auf dem Konto. Ich weiß nicht, wie du auf eine Politik reagieren wirst, die sagen würde, ja, ihr versichert euch jetzt hier 700 Euro weg vom Gehalt. Weiß ich halt auch nicht. Finde ich schwierig. Wir sind halt damit aufgewachsen, dass es so ein soziales System gab und für uns ist das selbstverständlich. Wenn man da mit Amis redet, die haben da überhaupt kein Verständnis für. Oder da sind zum Teil Sportler dabei, die sagen, mein, mir geht's doch gut, wofür muss ich mich versichern? Dass es ein bisschen kurz gedacht ist und dass wir alle älter werden, das ist ja die andere Geschichte, aber ja. Ja, aber man muss auch sehen, die Medizin ist, ob es berechtigt ist, in sehr, sehr vielen Bereichen sehr, sehr teuer. Also ich bin ehrenamtlich, medizinisch ein bisschen unterwegs und so, und du kriegst dann halt auch mal so Einblicke und solche Geschichten. Und wenn du dann siehst, was das kostet oder so, dann denkst du immer so, wofür? Und ja. Ja, vor allem gerade bei Medikamenten, wo ich noch in der Türkei war, wo ich im Urlaub dahin gefahren bin, dann habe ich mir einfach Aspirin genommen. Warum kostet Aspirin da gefühlt ein Viertel von dem, was es in Deutschland kostet? Die Herstellung ist ja die gleiche. Also da sind ja die Pharmazieunternehmen sind halt echt Schweine. Wenn man sich zum Teil dann die Marge nimmt und ja, es wird entwickelt und alles, ja, es ist schon okay, aber was zum Teil Medikamente kosten, und meine Mutter ist zum Beispiel herzkrank, was sie dazu zahlen muss, jetzt wird sie freigeschaltet dafür natürlich, weil sie dann mehr als 1% ihres Gehalts dafür nimmt, aber das ist Hammer, wenn man sich so anguckt, was so Herztabletten kosten, so, die sie jeden Tag nehmen muss. Das ist jetzt nicht irgendwie ein spezielles Medikament, so ganz normale, Blutverdünner und sonstige Sachen. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, da ist jetzt Hightech dahinter, das gibt's halt seit Jahrzehnten. Das wird irgendwann genauso sein, wie du schon gesagt hast, die Amerikaner, Amazon, warum haben die Neckermann oder Otto platt gemacht? Das passiert ja gerade auch hier in Deutschland mit den Online-Apotheken oder so. Ja, aber spart man sich da so viel? Meine Eltern sparen stellenweise bis zu 3/4 des Preises. Das okay. ist kein Witz. Also meine Eltern brauchen auch diverse Medikamente, sind jetzt nicht so super schwer krank, so Standardsachen, so alter Herzinfarktpatienten, Blutdruckgeschichten und Nierengeschichten und so. Ja, aber stellenweise, je nachdem, wann für wen was bestellt wird, also bis zu Hälfte, Dreiviertel sparen die definitiv. Okay. Also das ist unglaublich. Und ja, klar, die alten Leute, die gehen natürlich in die Seitengasse zur Apotheke XY, weil die haben mit Internet nichts am Hut. Aber die ganzen jungen Leute, sage ich jetzt mal, ich meine, es ist ja auch so, dass die ganzen jüngeren Leute, also früher hieß es ja, Oma und Opa kriegt Schlaganfall, Herzinfarkt, das ist ja nicht mehr. Du kannst ja heute auch mit 40, kannst du auch deinen Herzinfarkt oder Schlaganfall kriegen und ruckzuck bist du Herzinfarktpatient und dann kriegst du halt so wie deine Mutter oder Vater kriegst du halt deine Blutverdünner oder so ein ganzes Gedönse. Ja gut, aber du bist halt mit dem Internet und mit dem Computerkram groß geworden. Du bestellst dir dann halt auch irgendwann mal dann vielleicht auch was im Internet, ne? Na klar. Nee, aber es müsste halt diese ganzen Patente auf Medikamente, finde ich halt irgendwo, weiß ich nicht, abstoßend in gewisser Weise, wo ich halt sage, mein Gott, wenn du auch manche Krebsgeschichten hörst, wo sie dann wirklich gute Medikamente entwickelt haben und es kriegt halt ein Kassenpatient nicht, finde ich halt schon irgendwo dran, also irgendwo, weiß ich nicht. Immer getan, die Männer im Weiß und die Engel und alles, weiß nicht, also ganze. Ja, aber ich bin für solche Sachen auch, wie gesagt, Politik und Gesundheitskram, da bin ich also auch wirklich kein Fachmann und bin da wirklich unwissend und aber ich denke mal, damit wir die anderen mal wieder ins Boot holen können und damit wir auch gleich noch ein bisschen schnabbeln können, Klaus, ich denke mal, du kannst ja deine Gitarre nochmal zupfen und dann machen wir erstmal mit der Aufnahme Ende hier, oder? Das können wir gerne machen, ja. Also Thema Politik, meine Empfehlung an Donald Trump ist zurzeit nicht mit offenem Verdeck durch Dallas fahren. So, und damit ist, glaube ich, politiktechnisch genug getan. Wer es nicht verstanden hat, kann es nachgoogeln. Genau. Ich bin da genauso unwissend. So, lass mal Schluss machen, oder? Wir freuen uns auf die Night of the Pots, 18.02.2017. Ab wann geht's los? 10 Uhr. 10 Uhr morgens, ja. Wir überziehen eine halbe Stunde. Habe ich schon gelesen, ja? Ja, wir haben einen Geschichtspodcast, den hängen wir hinten um 22 Uhr an. Das heißt, bis 22.30 Uhr werden noch ein paar Geschichten erzählt. Ja, ein Geschichtspodcast. Geschichten oder Geschichte in Form von Historie? History. Ich glaube, der Podcast heißt von gestern oder irgendwie sowas war der Tweet. Also irgendwie sowas. 100 Jahre heißt der, ne? Ja, oder irgend sowas. Also das muss irgendwas genau. Geschichtliches sein. Okay, die können mit dem Dallas-Witz vielleicht was anfangen. Ja, die können, oder erzählen ein bisschen was von der Gesundheitsreform. In diesem Sinne, tschüss, macht's gut. Ciao, servus. Tschüss. Ciao.